heute mit dem Dominik. Ja, hallo. Und dem Marcel. Ja, hallo. Und dem Martin. Ja, hallo. Wir können auch sonst nichts außer ja, hallo. Ja, ich bin gerade verwundert. Marcel, du hast so deine Absicht, diese Ding zu unterbrechen. Das war Dominikanisch. Dominikanisch, verstehe. Ah, sehr gut. Ja, das war Dominikanisch, die Sendung mit der Maus. Heute ist dann auch schon abgehakt, sozusagen. Und wir können gleich mal gehen zu, was haben wir denn letzte Woche nicht so optimal gemacht? Die Transparenz. Oft eingefordert, selten bereitgestellt. Ja, macht dich schnaggisch. Nämlich hat auf Twitter so ein bisschen Feedback erreicht, weil es letzte Woche dann auch relativ politisch wurde und wir auch uns viel mit den Piraten beschäftigt haben. Und dann wurde da zu Recht eingefordert, dass wir mal so ein bisschen sagen, wie ist denn euer Verhältnis zu diesem Verein und grundsätzlich so politisch und habt ihr da transparenzmäßig was offen zu legen? Ja, genau. Ja, haben wir? Ich kann da vielleicht mal meine Geschichte erzählen. Ich bin Mitglied in der Piratenpartei. Das habe ich euch beiden zu verdanken, lustigerweise. Okay. Ich bin ja im Netz geboren, ist diese Mitgliedschaft. Ich bin durch euch eigentlich sozialisiert worden, was die Repolitisierung angeht. Da war diese Zensursula-Sache und ihr habt da immer sehr fleißig berichtet, was mich dazu gebracht hat, erstens mich endlich mal auf Twitter einzuloggen. Ja, oh, daran sind wir auch noch schuld. Ja, das ist genau. Also Zensursula und dann führte eins zum anderen. Insofern muss ich leider euch da blamen. Ja, und okay. Du bist irgendwie von Anfang an dann Mitglied und immer noch. Natürlich nicht von Anfang an. Ich bin fies natürlich in dieser großen Hypewelle 2009 mit reingeschwappt. Was ist denn deine Mitgliedsnummer? Also so die Größe. Keine Ahnung. Ich könnte jetzt mal, weiß nicht, vierstellig schon. Ja. Aber immerhin vierstellig. Ich bin eigentlich an dem Tag umgekippt, als das Netzsperrengesetz verabschiedet wurde. Transparenz dazu. Ich habe vorher immer die Grünen gewählt. Die haben sich dann aber leider zu großen Teilen enthalten und dann habe ich mir gedacht, ich muss mir dann vielleicht doch eine neue politische Heimat suchen. Naja, was wir wählen, müssen wir glaube ich jetzt nicht sagen, aber so. Nee, müsst ihr nicht, wie gesagt, hier gilt die Hirnrinden-Dogmatik, das heißt, ich erzähle, was ich erzählen möchte, nicht, natürlich, was ihr erzählen sollt. Ja, genau. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass ich jetzt nicht eingefordert habe, dass irgendwie jetzt jeder hier blank zieht und sagt, was er wählt. Also, ja. Bei mir, ich weiß nicht, ist es ähnlich, aber anders. ich bin, als ich von den Piraten was mitbekommen habe, das war wahrscheinlich früher so, also vor der ganzen Zensursula-Geschichte, also habe ich dann erstmal mit dem Gedanken gespielt, da irgendwie beizutreten, habe das dann auch gemacht. Und dann kam diese Zensursula-Geschichte und dann war man da irgendwie auch politisch richtig aufgehoben. Ich hab sie dann aber trotzdem nicht gewählt eine Zeit lang, weil ich immer so dieses Stimme wegwerfen-Gefühl hatte. Sehr schön. Ja. Das nur als Bonus-Feature an der Stelle. Und dann vor geraumer Zeit sind sie mir dann zu sehr auf den Sack gegangen auch. Ne? Mhm. Also da war dann diese Nazi-Debatte und die Gender-Debatte, die Piraten immer noch beschäftigt, die mittlerweile ein bisschen konstruktiver geführt als damals, aber damals war sie halt irgendwie noch schlimmer in Anführungszeichen. Und da wurde es mir dann eine Zeit lang zu bunt und dann bin ich wieder ausgetreten. Ach. Ja. Und habe da auch, also ich habe Kritik, bin ich ja sowieso immer auch zu allem ständig am Äußern. Mhm. Deswegen kennt man von mir vielleicht auch die eine oder andere kritische Stimme zum Thema. Es wurde mir auch schon gesagt, so warum jetzt irgendwie letztes Mal so unkritisch und sonst so kritisch. Ja, also es ist halt auch immer so, wie ich gerade denke. Ja. Und jetzt eben zum Berliner Wahlerfolg habe ich mir gedacht, vielleicht kann man da doch noch ein bisschen was bewegen und gerade so da, wo die defizitären Themen sind, noch ein bisschen sich einbringen und bin deswegen jetzt wieder Mitglied geworden. Ich fand es ja gerade wichtig, in der Zeit, in der es kritisch war, dabei zu bleiben. weil irgendwer muss ja die Fahne hochhalten, dass es nicht irgendwie absäuft oder in eine Richtung geht, die die schlecht ist. Insofern gut, ich bin natürlich froh, wenn jetzt neue Leute kommen, die da auch wirklich was verändern wollen und sich einsetzen wollen, habe ich gar nichts dagegen. Aber das war mein Grund, warum ich nie ausgetreten bin. Kritik habe ich durchaus auch geübt. Ja. Und ich finde, das sollte man auch in Zukunft machen. Also eine Parteimitgliedschaft heißt jetzt nicht, dass man betriebsblind werden darf. Und ich meine, der Podcast heißt jetzt Fanboys, aber ich glaube, wir haben alle immer Fanboys so begriffen, dass man durchaus auch sagt, wenn einen etwas stört. Ja, also so ganz unironisch ist der Titel jetzt ja, eben, auch nicht. Ja. Ja, dann bleibe ich noch übrig. Also ich bin damals auch so Mitglied geworden, so zu dem Zensursula-Zeitpunkt oder so, also 2011 war es so ein bisschen davor auch. Habe dann auch mit dem Gedanken gespielt, da ein bisschen mal aktiv zu werden, weil ich irgendwann schon immer mal irgendwo in irgendeiner Partei mal aktiv werden wollte und habe es dann aber doch wieder nicht getan. Also das war dann so ein, zwei Mal auf dem Stammtisch hier und auf dem Landesparteitag, wo wir uns ja gemeinsam... Genau, da haben wir uns kennengelernt, mehr oder weniger. Das eine Mal, wo du auf dem Stammtisch warst. Genau, und dann danach war es auch schon wieder so ein bisschen, ja, hat mich dann nicht so reingezogen, hatte andere Dinge und deswegen bin ich echt eher so, bin halt Mitglied, weil ich es gut finde und richtig so ungefähr, aber jetzt besonders aktiv. Das Problem ist ja auch, es macht häufig halt auch keinen Spaß. Egal, wo man sich da engagiert, aber Engagement ist immer ziemlich anstrengend. Ja, also ich hätte mir aber da auch was vorstellen können, aber was halt dann mehr Richtung Urheberrecht und Co. ging und irgendwie ist es in München nicht so, da hat auf diesem Stammtisch nicht so gefruchtet, die Diskussion. Also die war nicht so in der Richtung, wo ich mir dachte, okay, da sind jetzt ein paar, mit denen man da was erarbeiten kann und was Tolles, sondern das war dann eher eben so ganz, ganz Zensursula und gläserner Bürger und so diese ganze Ecke Vorratsdatenspeicherung, die schon gut besetzt ist. Ja, also das ist ja nicht so, dass ich da keine Meinung hätte, aber... Da gab es schon genug Aktive, so ungefähr. Das sind allerdings auch immer wieder Wellen. Ich schätze jetzt so in der aktuellen Tagesthemenlage kommt das Urheberrecht plötzlich auch wieder in den Vordergrund. Ja, genau. Aber ich bin auch drin geblieben, bin nicht raus und bin auch so, also finde es auch gut, dass ich da Mitglied bin. So. Noch ein Hinweis an alle Hörer, man sollte immer Mitglied in einer Partei sein, um dann demonstrativ austreten zu können, wenn irgendwas falsch läuft. Ja. Also kann ich auch nur sehr empfehlen. Das ist etwas sehr Befreiendes. Ja. Also, ja. Genau. Damit hätten wir dann auch so die Pflicht abgehakt und kommen jetzt zur Kür quasi, nämlich die tatsächliche Folge diese Woche. Als erstes steht auf unserer Liste, dass die Facebook-Ministerin traurig ist. Der eine oder andere kennt sie vielleicht, die Facebook-Ministerin, auch bekannt als die Landwirtschaftsministerin. Also ist die, oder die nicht Verbraucherschutzministerin, twittert. Das ist die nicht twittert, richtig. Hatten wir ja letzte Woche auch, dass wir festgestellt haben, die Frau Ilse Aigner ist ja dann doch nicht auf Twitter. Mhm. Naja, aber jetzt ist sie auf jeden Fall traurig. Und zwar einerseits, sie hat sich mal mit Facebook getroffen vor ein paar Wochen oder mit einem Key-Account-Whatever-Manager von Facebook, um genau zu sein. Und jetzt hat sie gemeint, jetzt stellen die irgendwie hier Timeline vor, so dieses neue Ding von Facebook, wo du irgendwie auf so einem Zeitstrahl deine Posts dann quasi aufreihen kannst, so ein bisschen hübscher aufgeräumt auch. Und das wurde ihr überhaupt gar nicht gesagt. Oh. Vorab. Ja, das fand sie dann natürlich nicht angemessen. Ja, das verstehe ich. Ja, total, total schlimm auch. Ich denke schon, dass man gewöhnt ist, als Ministerin Sachen zu erfahren, die man sonst erst später erfährt. Ja, gerade wenn man so pro der Firma ist, dann wird man die auch ganz früh gesteckt bekommen, glaube ich. Also das ist schon so ein bisschen, es wirkt für mich ein bisschen realitätsfremd an der Stelle. Ja, also diese Art von... Ja, also ja, ich weiß halt auch nicht, warum man sich da so auf Facebook konzentriert. Ja, also klar ist es irgendwie eins der größten sozialen Netzwerke, aber... Aus Verbraucherschutzsicht sehe ich dringendere Themen im Internet, aber ich weiß es nicht. Das ist die gute Frage, wie gut funktioniert der Markt noch? Also kann Facebook vom Sockel gestoßen werden, wenn irgendeine neue Veränderung kommt? Ich bin immer noch der Meinung, ja, das kann passieren. Wenn das irgendwann nicht mehr passieren kann, dann muss man natürlich genauer drauf gucken, aber das haben wir in allen Wirtschaftsbereichen. Also ich sehe da auch keine herausragende Stellung, die jetzt Facebook einnimmt. Ich finde es halt auch komisch, dass ausgerechnet unsere Verbraucherschutzministerin sich da so verdingt um den Datenschutz. Ja, wenn wir halt auf der anderen Seite immer noch Impressumspflicht haben, wenn man irgendwas ins Internet reinschreibt. Ja, also da ist für mich da ein bisschen Disconnect da. Also das würde ich als dringendes Problem sehen, ja, wenn man dafür ist, dass man sich frei äußern kann und dass man seine Daten nicht ins Internet stellen muss, so man denn daran teilnehmen will. Ja, das darf man nicht dann fallen. Ist so eine Impressumspflicht im Zweifelsfall aus meiner Sicht viel schlimmer als jetzt irgendwie Facebook-Features. Das darf man ja nicht falsch verstehen. Die Impressumspflicht ist ja auch aus einem Verbraucherschutzgedanken entstanden. Ja. Nämlich demjenigen, ich bin der Nutzer der Internetseite und dann, wenn da irgendwas ist, dann kann ich eben auch die Person erreichen, beziehungsweise ich kann sie verklagen oder was weiß ich. Ich denke, da ist einfach dieser Connect noch nicht da von Verbraucher und Produzent gleichzeitig. Ja, ja. Und ich sehe da keine Lösungen, ich sehe da keine Ansätze, ich sehe nicht mal, dass jemand wie Ilse Aigner darüber diskutieren möchte. Und deswegen geht für mich die ganze Politik in die Irre. Weil wir einfach andere Realitäten haben, als die, für die Gesetze gemacht werden. Hm. Ja, aber so Facebook könnte man jetzt noch mehr zu erzählen. Ich hab irgendwie auch schon gar keine Lust mehr, über diese ganzen Facebook-Aufreger-Themen irgendwie mich mit aufzuregen. Was ich noch zu Facebook sagen möchte, dieses Timeline-Feature, muss ich jetzt als Endnutzer sagen, großer Fail, weil die sagen, wir haben ein großes Timeline-Feature. Es gibt aber gar kein großes Timeline-Feature. Das ist momentan für irgendwelche Special Accounts freigeschaltet. Ja, also und da muss ich wirklich argumentieren als ich, weil jetzt sehen wir uns doch mal die Masse der Facebook-Nutzer an. Die werden doch noch viel weniger verstehen, dass das vielleicht ein Feature ist, was noch kommt. Also da sehe ich ein Kommunikationsding. Ja, aber das ist allgemein bei Facebook so. Also letztens ja, wo diese Keynote war, habe ich ja die vor einem Jahr gesehen, wo ich dann verwirrt war über diese Endlos-Timeline, also wo sie angefangen haben, praktisch einen kompletten Gesprächsverlauf auf Facebook einfach forever zu speichern und als Log da zu haben. Und das war ja auch was da praktisch mehr oder weniger fast vor einem Jahr oder vor einem halben Jahr angekündigt worden ist und dann auch für die normalen Accounts oder für Deutschland, weiß ich nicht genau, wie das genau gestaged wurde, relativ spät erst kam. Ja, es war so ein, zwei Wochen lang da, wie dann die nächste Vorstellung der neuen Features kam. Also Facebook ist da so ein bisschen schräg. Ja, also das ist da auch, weil auch so ein Teil Konzept. Ja, und man versteht es halt immer noch nicht. Also sie machen immer was und ich verstehe es nicht. Ja, also da geht es mir auch ähnlich. Dieses Timeline-Feature habe ich mir mal angeguckt jetzt, weil das kann man sich eben als, wenn man sich da als Entwickler klickt und irgendwie so eine Dummy-App anlegt, dann kann man sich das schon angucken. Das sieht jetzt ein bisschen aufgeräumter aus und man ist auch ein bisschen zugänglicher als vorher, das System, aber keine Ahnung, wie es dann aussieht, wenn man wirklich mehrere Leute auch hat und so. Ich kann ja nur mein eigenes Profil momentan in der Ansicht angucken. Also prinzipiell persönlich, ich möchte gerne so ein Feature haben. Ich würde es aber viel lieber ein bisschen mehr für mich haben. Das heißt, ich will da auf alles zugreifen können. Ich will die kompletten Rohdaten haben. Ich mag das auch gerne auf meinem Server dann haben. Ja, dieser Kioskmodus des Webs, das ist immer noch so mein Hauptproblem mit Facebook. Die kompletten Rohdaten ist ein schönes Stichwort, um das andere Facebook-Thema noch zu erwähnen. Und zwar ging das ja durch die Presse und irgendwie auch sehr breit, inklusive Springer-Presse und was nicht alles. Es gibt ja diese Initiative Europe We Facebook. Das ist Max Schrems oder so ähnlich heißt er, aus Österreich. Und der hat Facebook angeschrieben und halt darauf hingewiesen, dass nach europäischen oder irländischen, wo Facebook ja Europa sitzt, Rechtslage, sie eben drauf, sie die Daten rausgeben müssen, die über ihn gespeichert sind, und zwar alle, und dass sie das doch mal machen sollen. Ja. Und hat Facebook gesagt, fax uns doch mal ein Perso. Weil du musst dich ja authentifizieren, wenn wir dir deine Daten schicken sollen. Mhm. Dann schicken wir dir deine Rohdaten. Ja, und was dann passiert ist, man kriegt irgendwie eine CD-ROM mit ganz vielen PDFs drauf, wo diese Rohdaten drin sind. Und die beschränken sich halt im Wesentlichen auf die Daten, die zugänglich sind. Also so Status-Updates und so Kram. Auch auf gelöschte Status-Updates, also als gelöscht markierte Status-Updates sozusagen. Ja, die man eben nicht einsehen kann, wenn man jetzt da so ganz normal im Netz surft. Und halt noch auch massiv Logfiles im Sinne von, du hast dich von dieser IP zu diesem Zeitpunkt eingeloggt und von dieser IP zu jenem Zeitpunkt und von der nächsten IP zu dem. Und das kommt halt dann so auf 1000 Seiten Totholz raus. Wenn man es ausdruckt für ein Pressefoto. Für ein Pressefoto, ne? Genau. Das ist jetzt groß in der Berichterstattung, eben auch der Fakt, dass Status-Updates, die man eigentlich gelöscht hat, oder weiß nicht, ob auch Fotos, das habe ich jetzt noch nicht gelesen konkret, die man gelöscht hat, dass zumindest die Status-Updates halt nicht wirklich gelöscht sind, sondern nur als gelöscht markiert und dementsprechend in der Datenbank von Facebook noch rumlungern. Mhm. Ja, also da könnte man ein paar interessantere Dinge rausziehen, als es die Presse da so plakativ gemacht hat. Weil die Frage wäre, also so ein paar Sachen wie die Verbindungsdaten zu diesem Account, die sollten schon auch zeitlich begrenzt sein, wenn man die schon mal hat. Sowas Geschichte. Also wenn man was löscht, wäre es schon auch ganz gut, wenn es weg wäre, wenn man es überhaupt löschen kann auf Facebook. Also Nachrichten kann man inzwischen ja gar nicht mehr löschen, die kann man nur archivieren. Mhm. Ja, also man kann nicht mal so eine Nachricht, die man da irgendwie reingeschrieben hat, mal aus diesem Ding entfernen, was schon auch bedenklich ist, also da kann man auch schon ernsthaft drüber sprechen, dass man das nicht haben will oder zumindest, dass es da ein paar Features braucht. Ja, ich sehe aber die Diskussion gar nicht dahingehend auf der Stelle. Also die ist irgendwie plakativ und Facebook böse, bumm. Es hat eine sehr aufgeregte Diskussion und dem Ganzen setzt irgendwie halt auch noch die Krone auf, dass zumindest implizit immer so ein bisschen da aufgefordert wird dazu, du kannst das auch machen, du kannst irgendwie auch zu Facebook gehen und deinen Datensatz anfordern, wenn du vorher Facebook deinen Perso faxt. Ja, und da ist halt für mich irgendwie komplett der Verständnis, das setzt mein Hirn aus, weil wenn ich irgendwie Wert auf Datenschutz lege und gerne pseudonym sein möchte am besten noch, dann faxe ich doch Facebook nicht meinen Perso. Ja, ja, also man kann davon ausgehen, dass der dann auch erstmal im Archiv landet. Ja, natürlich. Also die werden schon ein Archivsystem für ihre Faxe haben, zumindest. Ja. Ich habe keine Ahnung, ob Facebook böse ist. Ich weiß, dass Facebook scheiße ist. Ja. Das ist ein gutes Schlusswort zum Thema Facebook. Das kann ich so unterschreiben. Für mich ist wichtig. Facebook. Ja, also. Ja, das, dass da Kommunikation drüber läuft, das ändert ja nichts daran, dass es scheiße ist oder ja, vielleicht auch irgendwas. Dass es wichtig ist, ja. Ja, also es ist wichtig, scheiße und vielleicht böse. Ja. Gut. Wichtig, scheiße und, naja, scheiße nicht, aber vielleicht böse. Es ist auch Apple. Und es gibt endlich Neuigkeiten zum neuen iPhone. Naja, es gibt ein Event, aber so mehr Neuigkeiten gibt es dann auch nicht. Es gibt Hüllen. Ja, es ist ja eine Neuigkeit schon, wenn jetzt angekündigt wird, dass das angekündigt wird. Ja, genau. Also Dienstag nächste Woche, der 4. Oktober. Irgendwie so abends zu unserer Zeit. Bei denen wieder so ein Morgens-Vormittagstermin. Genau. Wird stattfinden bei Apple selber oder wieder in der Town Hall? Soweit ich weiß, ist es tatsächlich Town Hall, also bei Apple selber auf dem Campus. Ja. Genau, und da wird es geben eine Vorstellung wahrscheinlich vom iPhone 4S und vom iPhone 5. Ja, ich habe ja die Vermutung, dass Apple seine Vorankündigungen von Dan Brown schreiben lässt. Denn da gibt es ja immer so geheime Schlüsselwörter, diesmal iPhone. Let's talk iPhone. Ja. Was im Englischen ja noch mehr Bedeutungen hat als im Deutschen. Also Let's Talk. Lass uns reden. Oder wir kriegen keine Folge hin ohne den Querverweis auf irgendwie, wir müssen reden, oder? iPhone, wir müssen reden. Ja, erst Facebook, dann wir müssen reden, dann iPhone. Genau. Ja. iPhone, wir müssen reden. Du warst jetzt so hübsch und nicht rund und deswegen machen wir deine Vorderseite jetzt rund, oder? Ich sehe dich so ein 4S kaufen. Nein. Als oder mein altes 4. Mit kaputten Home-Button. Man könnte jetzt vermuten, dieses Let's Talk iPhone ist halt nicht nur so, wir lassen uns mal über das iPhone reden, sondern halt auch so programmatisch quasi. Und dazu passen halt die Gerüchte, dass eins der Key-Features, was ist eigentlich Key-Feature auf Deutsch? Du willst jetzt nicht diese Mobile Max, wir sprechen jetzt alles auf Deutsch nur mal durch. Ich kann mir nur gerade affig vor, Key-Feature zu sagen, egal. Eins der Hauptmerkmale. Ein Alleinstellungsmerkmal. Ja, nicht Selling Point. Nee, egal. Auf jeden Fall, das Ding von diesem iPhone 5 soll halt irgendwie dieser sprachgesteuerte Assistenzmodus sein. Ja, ist so die Sau, die durchs Netz getrieben wird gerade. Ja, ja. Und sie haben ja auch entsprechend irgendwie Firmen gekauft, wenn ich das richtig sehe, länger eigentlich. Ja. Diese Siri-Geschichte, Siri Personal Assistant. Also für mich stellt sich so ein bisschen die Frage, okay, ist es sowas, was sie auf der, in der Größenordnung haben wollen. Ich meine, ihre jetzige Sprachsteuerung ist so daneben, dass man es durchaus, als Feature, wenn man es mal ordentlich macht, durchziehen könnte, und dass man es an sich ordentlich machen kann, sieht man an anderen. Auch bei Android ist ja die Spracheingabe Standard, und wobei die sehr, sehr serverlastig sind. Also ich habe bei Apple eher die Vermutung, dass die eben in das iPhone 5, und das wird nur mit iPhone 5 gehen, irgendeinen CoPro reinhauen, der dann entsprechend zumindest schon mal die Vorarbeit leistet und dann so ein kleineres Serverteil im Hintergrund. Ja, ob das jetzt ein CoPro sein muss oder ob das halt an sich halt ein Dual-Core oder was auch immer ist, also das ist ja irgendwie auch wurscht. Ja, aber in irgendeiner Form Silikon halt, an der Stelle. Also, das ist halt mehr Dampf drin, und deswegen kann das halt Sprachanalyse. Also ich glaube nicht, dass es im 4S gehen wird, oder im 4S könnte es vielleicht auch gehen, aber in den jetzigen Geräten würde ich es verneinen, dass es geht. Deswegen wäre es halt auch ein schönes Alleinstellungsmerkmal. So. Wäre aber auch ein bisschen langweilig. Also ich erwarte schon irgendwie tollere Geschichten. Vielleicht kann man jetzt einfach damit telefonieren. Wie? Achso. Nee. Wer telefoniert denn noch? Okay. Die sind noch dabei, gerade das Telefon abzuschaffen, wenn du dir iMessage anguckst zum Beispiel. Ja. Das ist ja so, wenn du zwischen zwei Leuten mit iMessage kommunizierst, dann sieht es aus, als würdest du SMS schreiben, und in Wirklichkeit schreibst du keine SMS mehr. Ja, aber dann brauchst du tatsächlich Speech-to-Text, weil du sonst einen wunden Daumen kriegst. Ja, aber gibt es ansonsten irgendwas, was man darüber berichten kann oder so? Naja, es gibt halt noch viel schwurbligere Gerüchte dazu. Also es gibt irgendwie so CAD-Files von irgendwelchen Hüllenherstellern, die irgendwie Giga, also die früher Fernsehen gemacht haben, du kannst dich vielleicht erinnern, er hat da so einen Prototyp sich irgendwie schnitzen lassen, und da gingen irgendwie gestern die Bilder durchs Netz. Und dann gab es halt noch diese Geschichte von China Unicorn, wie ich immer so gerne sage, also China Unicom, die irgendwie in einer Slide irgendwie behauptet hätten, das iPhone 5 wäre HSPA Plus fähig, was halt so eine LTE-Brückentechnologie ist im Prinzip, also noch nicht LTE, aber zumindest schon ein bisschen schneller, irgendwie 22 Megabit pro Sekunde oder so. Aber da ist ja auch nichts Konkretes jetzt irgendwie. Das sind ja alles Gerüchte, und weil jemand in der Slide irgendwie so ein Ding hat, keine Ahnung. Und eigentlich ist es ja eh auch wirklich so. Das ist jetzt in 4 Tagen, 3 Stunden und 9 Minuten laut MacRumors. Das kann man auch noch abwarten. Da muss man sich nicht unbedingt irgendwo hinschwurbeln. Außer wir wollen irgendeine Bingo-Karte machen und einen Gewinner küren dann. Oh, gibt es diese Bingo-Karten nicht sowieso im Netz im Regelfall? Ja, aber wenn wir nicht selber irgendwas gesagt haben, dann ist das ja nur halb so lustig. Ja. Ja, aber das kann man ja dann immer noch jenseits der Sendung sich ausdenken. Ja. Also wir freuen uns auf das nächste iPhone. Gerüchte halber heißt das ja dann auch schon, zumindest hat es irgendwie der France Telekom-Chef behauptet, dass es am 14. schon verkauft wird, was natürlich noch viel besser wäre. Aber mal sehen. Oh je. Oh je. Naja, hast du dein Premierenticket dann Nein, schon? Nein, ich habe kein Premierenticket. Ja, siehst du mal. Ich war, das ist ganz interessant. Ich bin am Ostbahnhof ausgestiegen, bin am Telekom-Shop vorbeigelaufen und habe mir gedacht, nö, eigentlich gehst du da jetzt nicht rein und stehst in der Schlange. Und es wäre undenkbar gewesen damals, als das iPhone rausgekommen ist. Aber leider ist das iPhone halt immer noch so gut, dass ich das aushalten kann. Also dein 3GS jetzt, meinst du? Ja, das Hessiphone. Ja. Keine Folge ohne Hessiphone, dass ich auch da jetzt noch 3 Wochen länger warten kann. Naja gut, aber 3 Wochen, also das wird länger werden. Also wenn ich mir überlege, wie lange ich auf das 4er dann warten musste, dass ich dann nochmal vom Store gekauft habe für meine Mutter, das war schon irgendwie 2-3 Monate in dem normalen Verkauf drin, und dann war es schwer, es zu bekommen. Also klar kann man sich da irgendwie einreihen, aber zumindest beim Apple Store gab es keine Queue in irgendeiner Form, wo du lange Zeit sagen kannst, du willst eins haben, sondern du musstest halt entweder bestellen online, dann stand halt so ein Monat plus Lieferzeit, wie auch immer. Oder du, wenn du es im Laden kaufen wolltest, konntest du halt täglich irgendwie anrufen und fragen, habt ihr was da, reserviert ihr mir eins. Und meistens war es schon zu spät. So. Dann werde ich das wohl Anfang der Woche tun. Aber wir haben ja so ein schwarzes Ticket, du kannst ja dann zumindest aus der Ferne schon mal oder aus der Halbnähe dann drauf gucken. Toll. Vielleicht darfst du es auch mal anfassen. Toll. Naja, jetzt warten wir erstmal ab, ob was da kommt. Genau, ja. Vielleicht wird es ja eh scheiße. Haben wir ja vorher schon angekündigt, dass es scheiße ist. Ja, es wird toll, aber hässlich. Ich bin ja gespannt, ob es dann gelockt ist. Ja, ja. Wenn das von der Telekom kommt, weil bei Apple ja nicht. Von der Telekom wäre es dann vielleicht wieder für 2 Jahre dicht. Mal sehen. Wäre ja doof. Mal sehen. Ja, keine Ahnung. Wird spannend. Naja. Nächste Woche dazu mehr. Wollen wir. Nee, sagen wir nicht. Ich weiß, was du meinst, aber ja. Nee, lass mal. Ja. Das ist ja tolles Radio für alle Hörer, irgendwie ja, Gedanken übertragen. Man muss einfach so ein bisschen Fragezeichen in die Köpfe der Hörer machen. Ja, genau. Fragezeichen. Fragezeichen hatte ich auch über meinem Kopf, als ich die Geschichte vom Herrn Kauder gelesen habe. Hatten wir den Kauder nicht letzte Woche auch schon? Nee, den gab es noch nicht. Ich glaube auch nicht, dass es den schon gab an der Stelle. Also den gab es in einem anderen Podcast. Siegfried Kauder gibt es schon lange und er hat schon lange Blödsinn verzapft. Siegfried, nicht Volker. Volker ist der bekanntere gewesen zumindest. Der Eikauder. Das ist der Eikauder. Ja. Genau, Siegfried Kauder hat mal wieder ein bisschen Lobbypolitik, Arbeit, Beruhigung gemacht. Mhm. Und Three Strikes, beziehungsweise, ich weiß jetzt nicht genau, warum angefangen es hier... Angefangen hat er mit Two Strikes. Two Strikes ins Gespräch gebracht, das kennen wir alles schon von Adopi. Von ACTA. Müssen wir es nochmal erklären, Three Strikes? Naja, also die Geschichte ist halt, du wirst auf Urheberrechtsverstöße im Internet hingewiesen, zweimal. Und beim dritten Mal, da kriegst du halt dann ordentlich eine Strafe aufgebrummt. Also zweimal hast du frei und beim dritten Mal kriegst du dann einen auf den Deckel. Wahrscheinlich kommt daher auch dieses Missverständnis von den Two Strikes, wo es eben anfangs hieß, es wäre ein Two Strikes Modell, was ja irgendwie auch ein bisschen, also wahrscheinlich halt zwei frei, so deswegen hat er Two Strikes gesagt. Aber so, das ist im Prinzip halt die Lösung für die Urheberrechtsprobleme im Internet, dass man jetzt irgendwie zweimal frei hat und dann auf den Deckel bekommt. Und auf den Deckel bekommen heißt kein Internet für sechs Wochen. Das ist schon nicht so konkret ausformuliert, aber er meinte dann eben, ja, so, da wird mal dann das Internet weggenommen. Mhm. So, er kann sich auch vorstellen für so sechs Monate Wochen. Oder drei Monate, hat er, glaube ich, sogar gesagt. Ich glaube, drei Wochen. Drei Wochen? Ist ja auch wurscht, wenn es drei Tage sind, ist es zu viel. Und werden die Strikes dann wieder gelöscht, wenn man lange... Naja, so genau ist das alles nicht ausformuliert. Alles nicht so klar, ne? Er will ja im November irgendwie diesen Gesetzesentwurf erst vorstellen. Ja, er hat das jetzt nur schon mal angekündigt, damit er dem Lobbyverband was sagen konnte. Aber das ist irgendwie alles noch nicht geschrieben und das muss jetzt irgendwie, braucht wahrscheinlich noch ein bisschen Input so von den Herren, die das gerne hätten. Insofern sagt er da noch keine konkreten Zahlen und keine konkreten Dinge zu. Und das kommt ja alles erst noch. Ja, also er hatte dann auch nochmal eine Stellungnahme gemacht, nachdem es so ein bisschen durch die Netzpresse zumindest ging. Und da nimmt er auch kein Blatt vom Mund, dass er da im Endeffekt Lobbypolitik macht. Also so die Leute bedienen will, die jetzt schon so lange auf den dritten Korb der Urheberrechtsnovelle warten in irgendeiner Form, denen will er ein bisschen Zucker geben. Ja, schreibt er da. Und macht gleichzeitig sich selber lächerlich, weil er davon spricht, dass er sich das Urheberrecht angeeignet hat. Langsam. Das war Teil 2. Ja, das ist ja schon Teil 2. Du hast jetzt gerade Ich bin dein Vater verraten. Genau. Also alter Spoiler hier. Naja, auf jeden Fall, das war so die Geschichte, die hat uns sehr befremdet und die wird uns wahrscheinlich auch noch beschäftigen. Ja. Also hier klang es eher belustigt, aber, ja, aber halt auf eine unangenehme Art und Weise, weil es halt schon ernst gemeint ist. Selbst im Koalitionsvertrag steht, dass es nicht in Frage kommt. Mhm. Stimmt. Echt? Ja, ja, der Koalitionsvertrag war ja noch von dieser ganzen Zensur-Geschichte. Naja, hat die FDP dann noch so... Ich erinnere an den Koalitionsvertrag, der damals auf WikiLeaks geleakt wurde, wo das noch drin stand, dass man das braucht. Ja, und durch die Proteste wurde das dann rausgenommen. Mhm. Ja, und dann gab es Netzkongresse. Rausgenommen ist, glaube ich, auch falsch. Also es wurde abgeschwächt. Also man kann das schon so lesen, dass man trotzdem noch sowas haben kann, wenn ich mich richtig erinnere. Aber da bin ich jetzt gerade, ich habe das jetzt nicht mehr so präsent. Es klingt irgendwie jetzt besser, aber es ist nicht wirklich eine Absage an das Strikes-Modell. So wichtig ist es auch nicht, was im Koalitionsvertrag steht. Ich denke, die Verhältnisse, die politischen Verhältnisse haben sich auch dahingehend geändert, dass die Union sich das nicht leisten können wird. Aber sehen wir mal. Zweiter Teil. wie das so ist, wenn sich Politiker am Netz irgendwie beschäftigen, dann beschäftigt sich das Netz auch mit den Politikern. Das hatten wir ja auch schon in Doktorarbeitsfällen gerne und jetzt auch wieder so. Und da hat man sich die Webseite mal ein bisschen genauer angeguckt vom Siegfried Kauder und hat dann so 2, 3, 4, 5 Bilder gefunden, die, sagen wir mal, aus fragwürdigen Quellen wohl herrühren. Weil die findet man dann irgendwie auf Panoramio und sonst wo. Und es schien nicht so, als hätte Siegfried Kauder diese Bilder lizenziert, zumal im Impressum dann eben auch kein derartiger Hinweis war, dass irgendwie dieses und jenes Bild nicht seins ist, sondern da drin stand, dass es alles seins. Insofern wurde dann da ein Blogpost drüber geschrieben von piratik.net, ist es, glaube ich, ja, oder so. Darauf direkt gab es keine Antwort, aber in der Süddeutschen hat sich dann der Herr Kauder dazu geäußert. Mhm. Ja, Dominik, das ist jetzt dein Einsatz. Nö, ich habe seine einzelne Stellungnahme ohne in der Süddeutschen. In der Süddeutschen habe ich es nicht gelesen. Echt? Ja, er hat auf alle Fälle so eine öffentliche Stellungnahme veröffentlicht, so als Word-Dokument ausgedrucktes PDF. Oh, geil. Also oben steht noch Word im Browser jetzt, deswegen, deswegen sehe ich es. Netzpolitik hat die auch veröffentlicht. Und ja, also da hat er einerseits diesen Umstand genutzt, den Leuten dankbar zu sein, weil die haben ja ihm praktisch, geben ihm ja recht, also dass dieses Warnmodell, das er da so vorschlägt, funktioniert, weil er wurde ja darauf hingewiesen und er hat es runtergenommen und ist voll super. Und deshalb hat er recht mit seinem Modell jetzt, was so eine ganz komische Argumentationslinie ist, weil wenn die Situation jetzt schon funktioniert, dann brauchen wir keine andere eigentlich, aber naja, so als Stilmittel hat er es so versucht. Und dann unten im Absatz hat er nochmal hinten dran gepackt, dass er jetzt aber, ich bitte im Übrigen zur Kenntnis zu nehmen, dass die Urheberrechte an den beiden Fotos inzwischen mir zustehen. Dies als Warnhinweis für eine eventuelle Absicht, die Fotos im Rahmen ihrer Berichterstattung anderweitig verwenden zu wollen. Ja, so richtig fieser Tonfall von wegen, okay, ja, die Rechte habe jetzt ich, jetzt berichtet man nicht über mich. Ist also einerseits eine recht perfide Sache an der Stelle, weil er so wirklich so verhindern will, dass mit diesen Fotos berichtet wird, was natürlich diesen Vorgang spannender macht als ohne diese Fotos. Ja, also wenn man diese Fotos dann sieht und so, das ist ganz klar, also das ist so eine Presseabwehr. Und das Zweite ist natürlich, dass Urheberrecht bei uns anders funktioniert. Ja, es gibt maximal so ein exklusives Nutzungsrecht, das man irgendwie erstehen kann, aber man kann nicht das Urheberrecht sich aneignen. Ja, ja, also du kannst dein Urheberrecht halt grundsätzlich nicht veräußern in Deutschland. Ja, genau. Und das ist natürlich für jemanden in seiner Position eine extrem peinliche Nummer, das dann so zu behaupten, und wurde dann auch von Netzpolitik.org und Co. Auch als solche bezeichnet. Ich finde es ganz interessant, wenn er jetzt Verkehrspolitiker gewesen wäre und gesagt hätte, okay, wir müssen unbedingt, wenn du 2 Punkte in Flensburg hast, wird der Führerschein abgenommen und eine Woche später wird der alkoholisiert im Straßenverkehr aufgegriffen. Was wäre jetzt los und was Rücktritt. Würde jetzt passieren? Also wäre ein Rücktrittsgrund. Ja. Das ist schon erstaunlich, welchen Stellenwert da Netzpolitik hat, nämlich gar keinen. Mhm. Auf der anderen Seite bin ich mir nicht ganz sicher, ob es der richtige Weg ist, jetzt den Spieß einfach umzudrehen und die Argumente zu benutzen und zu sagen, hey, du hast ja auch jetzt hier urheberrechtsgeschützte Bilder gemacht und sich das so anzueignen, anstatt dann wirklich auf die Problematik hinzuweisen, das kann jedem passieren von uns, dass er eben dann in so einer Abmahnfalle landet, beziehungsweise das Internet gesperrt bekommt und zwar gar nicht, weil er es unbedingt wollte, sondern aus Nachlässigkeit. Also um jetzt da anzusetzen und zu sagen, wir brauchen ein neues Urheberrecht und müssen da reingehen, ist es, glaube ich, die falsche Methode. Auf der anderen Seite, ja, dass darüber jetzt nicht geredet wird und dass er nicht zurücktritt oder dass das zumindest nicht darüber diskutiert wird, ist ungewöhnlich. Ja, ne? Ja, ist ja schon eine sehr interessante Sache. Und ich finde aber auf alle Fälle schon, also man sollte schon gut drauf rumhauen, dass er das jetzt so spinnen will, dass genau dieser Vorfall ihm Recht gibt. Ja gut, das ist absolut peinlich. Ja. Aber was mir in der ganzen Diskussion halt auch ein bisschen zu kurz gekommen ist jetzt, ist so diese Trivialisierung des Internetzugangs. Ja. Weil, also du hast gerade das Beispiel mit Punkten in Flensburg und so gebracht und da ist eben jedem bewusst, wenn man nicht mehr Auto fahren kann, dann hat das mitunter existenzielle Auswirkungen. Also das gerade für Leute, die beruflich auf ihr Auto angewiesen sind, sowieso. Aber an sich ist es auch eine massive Einschränkung der Mobilität und dementsprechend gibt es da sehr viele Hürden, bis man mal das Auto weggenommen bekommt. Mhm. Wenn du im Internet irgendwie so, du sagst es, fällt man leicht rein in so eine Abmahnfalle und man wollte eigentlich gar nichts Böses und dann stellt sich raus, irgendwie dieses Bild von der frisch aufgebackenen Semmel ist jetzt doch nicht so lizenziert, wie man denkt. Ja? Und dann passiert das 2-3 Mal und dann hat man kein Internet für ein paar Wochen. Ja? Und also für mich persönlich wäre das ja der absolute Albtraum, weil ich könnte nicht mehr arbeiten ohne Internet. Aber ganz abgesehen davon könnte ich auch nicht mehr kommunizieren mit vielen Menschen ohne Internet. Ja? Also und kannst deine Mehrwertsteuerformulare nicht mehr abschicken. Und hinzu kommt natürlich auch so die Rechtssicherheit, die du dafür brauchst, ist extrem schwer, weil allein jetzt festzustellen und die Rechte zu besorgen von Material, das du verwendest und nicht irgend so einen Fehler zu machen mal. Also wenn es wirklich um so eine Urheberrechtsverletzung mit den Bildern ginge, wenn die auch dahingehend schon zählen würde, das wäre eine Katastrophe. Also ich erinnere dich nur an unseren Fall, wo wir mal einen Screenshot von unserer App auf der Seite hatten, wo wir praktisch Avatar-Bilder vom Mac OS 10 benutzt hatten, weil die halt so die Standardbilder waren von den Leuten, die da mitgemacht haben. Und dieses tolle Bild war halt für Mac OS 10 lizenziert, aber nicht für uns. Und da wir einen Screenshot auf unserer Homepage hatten, hat dann die entsprechende Lizenzfirma uns dahingehend Kohle zahlen lassen wollen, weil wir das als Werbematerial für unser Produkt genommen haben und es nicht wirklich in so einem Kontext war. Also ich habe es bei uns mal ganz konkret so eine ausgedruckte Seite, eine PDF-Version von unserem Ding. Es war sehr losgelöst von dem Betriebssystem an sich. Ja, und dann war halt das eine Bild interessanterweise, es hätten auch irgendwie alle 10 sein können und dann wären wir arm gewesen. So war es auch, so eine Größenordnung, 500 Euro, 1000 Euro, die man dann einfach da mal zahlen dürfte für sowas, was schon schmerzhaft genug ist. Und wenn das dann noch obendrauf jetzt in Richtung Internetsperre gehen würde und vielleicht sogar noch auf die Firma auch noch wirken würde, also das ist alles total hanebüchen. Also wenn die Rechtssituation nicht halbwegs einsichtig ist zur Benutzung, dann gibt es eine ganze Klasse von Dingen, die du nicht als solches Vergehen stark bestrafen darfst. Ja? Also da ist eigentlich die jetzige monetäre Bestrafung, die indirekt durch die Marktsituation passiert, schon schlimm genug. Also die finde ich nicht schlimm genug, sondern die ist für viele Menschen auch existenziell. Also ich sehe da gar nicht so den großen Unterschied. Also existenzbedrohend. Ja, richtig, genau. Existenzbedrohend, eine Existenzfrage, das wollte ich sagen. Ja. Also ich kenne viele Leute, die können sich einfach nicht 1000 Euro außer der Reihe leisten. Und wenn das dann da anflattert, dann ist auch Schluss mit Lust. Ja, das ist auch normal. Ja. Und was mich halt so irritiert an der Diskussion ist, hätte er jetzt 3 Monate Fernsehverbot oder 6 Wochen Fernsehverbot gefordert, ja, was glaubst du, wie da die Leute auf den Barrikaden wären? Ja. Allein wegen dem Fernsehen, ja. Und Internet ist immer noch nicht so wichtig, zumindest in der Breite der Gesellschaft, dass man da einfach sagt, so, du kannst doch den Leuten nicht 3 Wochen das Internet wegnehmen. Es ist ja auch irgendwie wirtschaftlich eine ganz komische Sache, weil es ist ungefähr so, du klaust jetzt im Zeitungsautomat die Bild-Zeitung und dann kriegst du ein Zeitungsverbot und kannst dann den anderen Zeitungen nicht mehr Geld geben, damit du... Eigentlich ist das noch viel schlimmer. Eigentlich ist es so, du klaust eine Zeitung und dann kriegst du Straßenverbot und darfst nicht mehr raus. Ja, aber jetzt mal wirtschaftlich betrachtet, darfst du jetzt auch bei anderen Zeitungen kein Geld mehr ausgeben, um dir die Zeitung zu kaufen. Ja, ja. Also gerade was das Internet angeht. Ich darf zum Beispiel dann keine Musik mehr bei iTunes kaufen. Du darfst nicht mehr deinen Rechner dazu bewegen, dass er die Musik abspielt, weil dazu braucht er auch kurz mal Internet. Ja. Also rein technisch ist das sowieso noch irgendwie komplett nicht nachgedacht worden. Also komplett, ja, also Steam wert. So, du. Das ist, ja, also viele dieser Dienste, die online brauchen, könntest du einfach nicht mehr nutzen. Du könntest dein Telefon ja nicht mehr benutzen. Ja, also da müsste irgendjemand kommen und kontrollieren, dass du auch immer schon den Flugzeugmodus anhast. Ja? Du kriegst dann so ein staatliches Nokia kurzzeitig. wo dann außen drauf steht so Internetzünder. Genau. Also das ist eine gute Geschäftsstrategie für Nokia. Nein, aber was mich eigentlich ärgert, ist auch das, worüber wir jetzt wieder diskutieren. Weil wir diskutieren über Schwachsinnsvorschläge als Urheberrecht, selber wagt sich aber keiner ran. Ja. Also Ich weiß nicht, wie wird denn offen über den dritten Korb diskutiert oder nicht mal über den dritten Korb, sondern überhaupt, wie könnte das weitergehen? Gibt es eine große Strategie? Ich meine, gibt es überhaupt Politiker, die sich damit beschäftigen? Wie könnte das in Zukunft aussehen? Also so meine Wahrnehmung ist, dass irgendwie, wenn es mal so einen Vorschlag gibt, wo man drüber nachdenken könnte, der mal nicht nur Flickwerk ist, sondern mal neue Konzepte denkt, ja, dann wird der immer kategorisch ausgeschlossen. Also ich weiß, dass die Kulturflatrate zum Beispiel, ja. Habe ich jetzt schon diverse Male von Politikern gelesen, da darf man ja nicht mal drüber nachdenken. Ja, das schließen wir jetzt mal kategorisch aus. Das ist Unsinn. Ja, aber das wäre auch die Diskussion, die ich gerne sehen würde, so ernsthaft da mal einen anderen Zugang dazu haben. Aber das, weiß nicht, da geht es mir ähnlich wie beim Datenschutz. Ja? Und beim Datenschutz gibt es wenigstens so die Spackeria-Seite, die da ein bisschen Diskussion haben will. Aber so bei der Urheberrechtsecke, ganz schwierige Geschichte. Da traut sich keiner so wirklich ran. Und das Absurde ist, also die Leute, die am meisten über das Urheberrecht diskutieren wollen, sind eigentlich die Urheber. So aus meiner Perspektive. Ja, also ich bin ja selber Urheber, erzähle ich ja auch immer, ich mache Brettspiele. Also mich interessiert das Thema sehr und ich will da auch Lösungen finden und ich finde es wahnsinnig schwierig, weil es ein schwieriges Thema ist. Patentlösungen habe ich auch nicht. Aber da wäre wahrscheinlich sogar so eine Art Pseudo-Organisation wie die Spackeria oder die Aluhüte gar nicht so schlecht. Urheberrechtskritische, keine Ahnung. Ja, um den Ball mal ins Rollen zu bringen. Also das war wirklich damals, um jetzt an den Anfang nochmal anzuschließen, das wäre so eine spannende Seite gewesen so für meine Aktivität bei der Piratenpartei eigentlich. Also ich hätte mir da so gedacht, okay, wir sind auch betroffen als Softwareanbieter an der Stelle. Und wir haben da auch eine Meinung, die ist jetzt nicht so, wir wollen nicht komplett geschützt werden, sondern es soll als ganzes System funktionieren. Und einfach Leute suchen, also Content-Anbieter oder Erzeuger zu suchen, die da ein bisschen eine progressivere Haltung haben mit denen gemeinsam auf Ideen zu kommen, die vielleicht wirklich umsetzbar sind. Ja, also das war damals so mein Drive, der dann irgendwie wieder eingeschlafen ist, weil ist ja alles Arbeit. Aber so an sich fände ich das super spannend und auch super wichtig. Ja, und also gerade einfach die Existenz von Vorschlägen, ja, dass man zumindest mal, ich meine, wir sprechen hier über so Three Strikes und so, das ist jetzt auf einmal ein Begriff und ist total gaga, macht eigentlich überhaupt keinen Sinn. Aber auch nur, weil da einer mal vorgeprescht ist. Ja, wenn man, und ich habe nicht mal so wirklich, also jenseits der Kulturflatrate habe ich wenig Schlagwörter im Urheberrechtsbereich, die ich verwenden könnte. Ja. Na, es gibt ja die Kulturflatrate noch in der Geschmacksrichtung CCC, das heißt irgendwie dann Dingsbums Wertmark oder so ähnlich, keine Ahnung, habe ich schon vergessen. Ah, ja, Kulturwertmark. Kulturwertmark, ja. Ja, aber das ist ja im Prinzip auch zumindest ähnlich, auch wenn ich jetzt dafür wieder Schläge bekomme. Aber Urheberrecht und so ist auch eine gute Überleitung zum nächsten Thema, weil wir wollten ja noch darauf hinweisen, jetzt am Samstag, nach 4 Jahren früchtereicher Arbeit, wird endlich, wir haben so lange drauf gewartet, ACTA unterzeichnet. Der Kraken. Ja, super. Ja. Ich habe leider total mittlerweile aus den Augen verloren, was jetzt noch drin ist und was sie rausgeworfen hatten. Weil ja, also da war ja auch Three Strikes auch angedacht. Ich hatte irgendwann mal gehört, dass das nicht mehr ganz so aktuell ist. Ich habe auch den Überblick verloren, was gerade öffentlich ist und was geheim ist. Ob die Version von dem, was da gerade abgestimmt wird, überhaupt zugänglich ist, ob die geleakt worden ist oder ob die öffentlich ist oder ob die geheim ist, keine Ahnung. Ich glaube auch mittlerweile, dass Gesetze, bei denen man nicht mehr weiß, was sie eigentlich sagen, viel leichter durchgepeitscht werden können. Natürlich. Also je klarer ist, was diese Gesetze wirklich dann tun werden, umso eher findet sich eine Gegenmehrheit. Ja. Aber es ist wohl so, in Japan ist da jetzt irgendwie große Unterzeichnung am Samstag und zumindest Amerika und Japan werden wohl den Stempel drunter machen. Die Zeichnungsfrist ist irgendwie 2 Monate oder so, das heißt, da muss man jetzt am Samstag noch nicht unterschreiben. Gerade was Europa angeht, EU und so, da ist so ein bisschen widersprüchliche Nachrichtenlage. Es hieß irgendwie anfangs, sie unterschreiben nicht. Dann hieß es kurz, nachdem eben der Außenminister von Japan es angekündigt hat, dass auch eine europäische Delegation da am Start ist, dann hieß es kurz, sie unterschreiben auch. Mittlerweile heißt es wieder, sie unterschreiben nicht. Aber auch wenn sie am Samstag nicht unterschreiben, heißt das nicht, dass sie nicht irgendwie doch irgendwann unterschreiben. Ja, also angeblich ist der aktuelle Stand von November letzten Jahres, der wohl das finale Dokument sein soll. Also jetzt gab es praktisch so ein Jahr lang so ein... Gut abgehangen. Wie viel Zeit können wir uns lassen, damit es keiner merkt, wenn wir jetzt möglichst schnell unterschreiben, links hinten im Hinterzimmer oder so. Ja. Dann haben sie jetzt die Griechenland-Krise abgewartet, oder? Nee, die war letztes Jahr auch schon, oder? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Auf alle Fälle, ja, machen sie da was. Mal gucken. Ja, ich habe da jetzt ein schönes Thema vergessen. Hatte ich auch letzte Woche. Ich muss noch mal was kurz zum Wahlrecht sagen. Denn gestern ist ein bisschen untergegangen durch diese Euro-Rettungsgeschichte, wo sich auch, glaube ich, niemand ausgekannt hat, der da abgestimmt hat. Diese Euro-Rettungsgeschichte, was soll, wenn ich jetzt da reinkrätsche, aber das fand ich ja auch eine sehr interessante Sprachregelung. Das Parlament möchte marktkonform mitentscheiden. Hat die Frau, unsere Kanzlerin, gesagt. Naja, das Parlament möchte marktkonform mitentscheiden. Da dachte ich mir auch so, okay. Ja, ja, die richten sich ja bei der, beim Zeitpunkt der Entscheidungen auch mittlerweile so nach der Börse. Also ganz, ganz spannend. Da gibt es übrigens jetzt nochmal demokratietechnisch eine interessante Sache. Die Parteien wollten verhindern, dass die Abweichler reden im Bundestag. Ui, cool. Sie wollten tatsächlich, weiß nicht wie lange, 2 Stunden, 3 Stunden, 4 Stunden darüber diskutieren. Also nur die Linke war ja gegen das Gesetz. Alle für dieses Gesetz reden und die, die dagegen waren, nicht zu Wort kommen lassen. Ah, Filibustern. Und der liebe Herr Lammert, der Bundestagspräsident, dem muss man wirklich zugute halten. Er hat durchgesetzt, dass die beiden Abweichler auch reden dürfen. 5 Minuten jeweils von, was weiß ich, Stunden Debatte. Ja. Und das finde ich für die politische Kultur schon sehr wichtig. Ja, zumindest. Dass zumindest mal eine Gegenmeinung auch gehört werden darf. Gut, Herr Lammert hat ganz groß einen Deckel, eins auf den Deckel bekommen heute gleich dafür. Okay. Vom Ältestenrat. Also da hat sich auch gerade die SPD nicht sehr mit Ruhm bekleckert. Mal sehen. Wir können uns in Zukunft dann auch auf Filibuster im Deutschen Bundestag einstellen. Wir brauchen nicht verschiedene Meinungen. Wo kommen wir dahin? Marktkonform und Gutes. Aber zu der Geschichte mit Urheberrecht und Markenrecht nochmal zurück, weil was auch die letzte Woche so durchs Netz ging, war so eine Gegenüberstellung zwischen dem iPad und dem Galaxy Tab, so rein markentechnisch. So die Ähnlichkeit so von der Verpackung, von den Steckern, von der Aufmachung komplett von dem Ding. Ja. Okay. Macht schon nochmal ein ganz anderes Bild zu diesem Verkauf. Also die Verpackung ist weiß, hat oben das Ding drauf. Also so Markenschutzrecht und Geschmacksmusterrecht an der Stelle sehe ich schon jetzt ein bisschen okayer, dass das durchging. Ja. Weil da wirklich so an jeder Stelle jedes Teil sehr, sehr ähnlich war. Ja, und das, da kann man durchaus dann so einen Markenstandpunkt machen. Ich finde es trotzdem, dass das Apple nicht machen hätte müssen. Aber die Diskussion hatten wir. Aber ich fand, es hat nochmal ein bisschen anderes Licht dann darauf gegeben. Mhm. Okay, okay. Also für mich ist da das Kriterium immer, ich will Produkt A kaufen, kaufe aber B, weil ich sie verwechsle. Mhm. Und dann ist es für mich ein Ding. Aber du wolltest eigentlich was zum Wahlrecht sagen. Genau, ich wollte eigentlich was zum Wahlrecht sagen. Denn gestern haben wir Habemus, neues Wahlrecht. Neues verfassungswidriges Wahlrecht. Ein neues verfassungswidriges Wahlrecht. ich konnte dazu nicht so viel sagen letzte Woche, weil die Koalition es ja geschafft hat, nach 3 Jahren und 5 Monaten oder 6 Monaten, keine Ahnung, noch in der letzten Lesung noch schnell noch eine Änderung reinzubringen, weil sie gemerkt haben, unser Konzept funktioniert ja gar nicht, das vermindert ja gar nicht das negative Stimmgewicht. Deswegen konnte ich jetzt auch nicht kommentieren, wie das wohl jetzt ist mit der neuen Regelung. Wahlrecht.de hat eine neue Modellrechnung gemacht und festgestellt, dass das Bundesinnenministerium bei seiner Modellrechnung einfach eine ganz bestimmte Kategorie von Szenarien betrachtet hat, wo das neue Gesetz tatsächlich hilft. Ja. Aber eine ganz andere Kategorie, die sehr wahrscheinlich ist im echten Wahlverhalten, nicht betrachtet hat, wo es sogar sein kann, dass das neue Recht mehr negatives Stimmgewicht produziert als das alte. So, und jetzt Diese Analyse von Weilrich.de war auf jeden Fall bekannt. Da wurde auch explizit darauf Bezug genommen von vielen Parteien. Diese Debatte war sowieso so absurd, weil irgendwie alle zwei Sätze kamen, gucken Sie doch mal auf Weilrich.de nach. Ja. So. Ja. Naja. Gut, und jetzt gehen wir in eine Debatte, in eine Bundestagsdebatte über das Wahlrecht. Erstens, das wird mit einfacher Mehrheit beschlossen, sollte aber schon ein paar mehr Stimmen kriegen als eine einfache Mehrheit, weil sonst ist da was faul, würde ich mal sagen. Gut. Zweitens, wir haben Modellrechnungen auf dem Tisch. Modellrechnungen, das ist Mathematik. Ne? Also das kann man einfach nachprüfen, ob die stimmen oder ob sie nicht stimmen. Ja. Und dann stellen sich da Bundestagsabgeordnete vor das Mikro und erzählen, unser Gesetzentwurf verhindert das negative Stimmgewicht, obwohl ich hier eine mathematische Rechnung habe, die das Gegenteil beweist. Und da muss ich echt sagen, da kriege ich so einen Hals, das kann ich einfach nicht dulden. Das ist schlimmer als Kreationismus zu fordern, als Kreationismusunterricht zu fordern. Also ich kann doch nicht gegen die Fakten abstimmen. Und das Geile ist, Fraktionszwang, alle, die anwesend haben gemäß ihrer Fraktion abgestimmt. Auch ein Jimmy Schulz, der immer sehr verständig tut, der sehr netzaffin ist zum Beispiel. Beim Wahlrecht völlig egal. Ja. Also weiß ich nicht. Das kann ich nicht verstehen. Ich kann es nicht verstehen. Das war schon bei Zensursula so, dass die Argumente, die fand ich so einleuchtend, dass ich gedacht habe, man kann doch jetzt nicht die wegwischen. Aber das waren immerhin nur Argumente. Sowas ist weich. Das sind weiche Kriterien. Da kannst du immer noch sagen. Das ist nicht beweisbar falsch. Genau. Ja. Aber wir haben hier was beweisbar Falsches und es ist egal. Ja. Und wir haben eben auch so eine entsprechende Aussage vom Bundesverfassungsgericht, dass da was zu tun gibt auch, und zwar genau in dem Aspekt. Ja, also ja. Und dann ist uns egal, wir stellen uns da vorne hin, sind sehr polemisch und hauen da mal auf die Kacke, ja, und zeigen so die Fehler der anderen Gegenvorschläge. So zeichnen die in ganz übertollen Licht und ganz komisch. Also so der politische Prozess an der Stelle ist schon ein sehr schwieriger, finde ich. Also ja, er ist halt nicht unbedingt faktenorientiert. Ja, aber es... Also grundsätzlich nicht. Ja, wobei grundsätzlich ist ja wieder was anderes. Ja, also es gibt ja schon die Sachverhalte, die sind eben eigentlich klarer und da hast du ein paar Kriterien, aber da hast du halt trotzdem nur eben denselben politischen Prozess mit denselben Abstimmungen. Da gibt es dann nicht irgendwie einen Teil, der ein bisschen faktischer passiert, sondern das ist halt derselbe Prozess. Ja, ja. Und das ist halt eigentlich wohl nicht so ganz funktionabel für diese Art von Problem. Na gut, man muss ganz ehrlich sagen, es gibt selten Probleme, die wirklich faktenorientiert sind, wo du sagen kannst, das ist jetzt mathematisch genau ausrechenbar. Das ist ja die absolute Ausnahme. Aber in dem Fall ist es eben so, aber es interessiert halt trotzdem niemanden. Ja. Und das ist meine Kernkritik an der ganzen Sache. Ich bin auf der anderen Seite trotzdem auch gegen Überhangmandate. Die CDU-FDP-Koalition ist ja sehr dafür. Sie nutzt ihr natürlich, also diese Regelung nutzt der Koalition auch sehr. Das ist mir aber egal, wem das nutzt. Es gibt Argumente für Überhangmandate, diesen Regionalproporz, die finde ich relativ unwichtig im Vergleich zur Stimmengewichtung. Unser personalisiertes Wahlrecht ist recht schwach. Also ich weiß jetzt zum Beispiel nicht mehr, wer bei mir im Wahlkreis überhaupt aufgestellt war. Und dann das als Argument zu nehmen. Also ich finde, eigentlich müsste man an die Überhangmandate auch ran. Ich finde, sie verzerren das Wahlergebnis. Das Bundesverfassungsgericht hat auch gesagt, wenn die Überhangmandate überhand nehmen, muss man da auch ran. Da wollte die Koalition auf jeden Fall gar nichts tun. Insofern hätte es vielleicht, selbst wenn das jetzige Gesetz verfassungskonform wäre, was das negative Stimmgewicht angeht, vielleicht in zwei Jahren dann trotzdem wieder eines neuen Gesetzes bedurft, weil eben dann die Überhangmandate so überhand genommen haben, dass das auch schon wieder verfassungswidrig ist. Wie ist es jetzt eigentlich, wenn wir jetzt ein neues Wahlrecht haben und das jetzt irgendwie dauert, bis das als verfassungswidrig festgestellt wird und während dieser Zeit neu gewählt wird, dann ist doch die Bundestagswahl rückwirkend auch ungültig. Nein, oder? Wir hatten den Fall ja genau. 2009. Ach ja, stimmt. Wir hatten genau den Fall. Also das Bundesverfassungsgericht sagt dann meistens, also gerade bei Wahlen, ja, scheiße gelaufen, wählt mal nochmal oder macht mal was. Also gerade auch in Schleswig-Holstein haben wir auch das Problem, Ich glaube, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, dass es aus den Gründen auch jetzt die Neuwahlen gibt. Also Schleswig-Holstein wird auf jeden Fall jetzt neu gewählt. Da war es nämlich so, auch überhaupt nicht im Fokus, interessiert auch kein Schwein. Da ist eine Regierung an der Macht, die nicht die Mehrheit der Stimmen bekommen hat. Ja. Durch die Übergangsmandate und das Wahlrecht. Und die müssen jetzt neu wählen, ich glaube mit einem neuen Wahlrecht, aber nagelt mich nicht drauf fest, da kann ich mich nochmal informieren. Naja, also je schneller das Bundesverfassungsgericht ist, desto schlimmer wird das für potenzielle Neuwahlen. Ich habe noch eine Geschichte in dieser Debatte, die mich sehr, sehr genervt hat. Und zwar war das so, diese implizite Annahme, dass man für was stimmt, was einem selber was bringt beim Wahlrecht. Mhm. Also es wurde von mehreren Seiten die FDP angesprochen und so gefragt, warum sie dafür stimmen. Sie haben ja gar nichts davon. Ja? Und allein so, dass das schon so in dieser Frage drinsteckt, dass das so ganz klar ist, ja, dass man bei sowas wie beim Wahlrecht danach abstimmt, was einem selber als Partei jetzt bringt, das fand ich schon sehr, sehr, sehr entblößend so. Ja. Ja, und noch eine Sache, die ist ein bisschen untergegangen. Die Linke hat ja wesentlich weitergehende Vorschläge gemacht. Unter anderem den Vorschlag, dass man, wenn man zur Wahl nicht zugelassen wird als Partei, dagegen klagen kann. Und zwar vor der Wahl und nicht nach der Wahl. Da gab es ein paar sehr unglückliche Entscheidungen vom Bundeswahlausschuss letztes Mal. Also die Freie Union, man mag von der halten, was man möchte. Die wurde nicht zugelassen, weil eine Unterschrift 5 Minuten zu spät abgegeben wurde. Sehr zweifelhaft, ob das rechtmäßig war. Die Partei wurde gar nicht zugelassen, weil die ja spaßig ist. Die Grauen wurden nicht zugelassen, obwohl die damals noch in den Bezirksversammlungen von Berlin vertreten waren sogar. Das war sehr nach Gutdünken und das wäre eigentlich auch wichtig gewesen, dieses Problem zu lösen. Da hat die Linke einen Vorschlag gemacht, aber wir haben ja Koalitionsdisziplin, haben alle anderen Parteien abgelehnt, weil die Linke ist ja bäh. Genau, das war der sogenannte Sonneborn-Paragraph. Ja. Ja, das finde ich auch sehr lustig, dass der Sonneborn da so ein Stellenwert einnimmt. Also in der Sache zu entscheiden, darf man im Parlament wohl höchst selten. Ja, also es war wieder sehr... man könnte Politik verdrossen werden, wenn man sich das so anguckt, aber ihr werdet euch noch wünschen und so, ja? Egal. Kommen wir doch wieder zu einem belanglosen Thema. Jo. Gebranntes Kindle. Jetzt kann man endlich kann man es jetzt. Naja, also schöne Grüße an Tobi. Das gebrannte Kindle scheut den Touch oder so ähnlich. Ja. Naja, egal. Es gibt. es gibt neue Kindles. Es gibt sogar neue E-Ink Kindles. Und zwar 3 derer an der Zahl. Oh. Ja. Es gibt den sogenannten Kindle No Touch. Bitte? Kindle No Touch. Also zumindest wird er so genannt. Ich weiß nicht, ob Amazon nennt ihn selber nicht so. Ach so, wie das iPhone No Phone. Sozusagen, ja. Also es gibt jetzt einen Kindle ohne Tastatur, der aber auch keinen Touchscreen hat, sondern halt nur so einen Cursor und wahrscheinlich dann auch eine Onscreen-Tastatur, die man mit diesem Cursor steuern kann. Der einzige ist, der für Deutschland im Moment geplant ist? Richtig, das ist der einzige, den es momentan in Deutschland gibt. Zu allen anderen gibt es noch keine Aussage. Der ist halt so ein dünner und halt weniger hoch dementsprechend auch, weil er keine Tastatur haben muss. Aber ein bisschen größeres Display aber auch sogar. Kann sein, dass es 7 statt 6 Zoll. Sicher? Nee, nicht so viel. Also ich habe gelesen, das Display wäre zumindest ähnlich groß, wenn nicht irgendwie sogar gleich groß. Aber das mach jetzt mal noch, weiter. Ja, ich mach mal weiter. Auf jeden Fall, dieser Kindle ist jetzt neu. Er unterscheidet sich wie alle anderen Kindles, die jetzt neu sind, vom alten Kindle dadurch, dass er halb so viel Plattenplatz oder SSD oder was auch wie man das nennen will, Platz hat, also hat weniger Platz. Halb so viel, nämlich 2 GB statt 4 GB. Und er hat außerdem noch halb so viel Batterie. Yeah. Was ich als wesentlichen Kritikpunkt an dem Ding eigentlich mal festhalten möchte. Weil so für so einen E-Ink-Reader, der einen Monat hält, wenn der nur noch ein halbes Monat hält, dann ist das schlimm. Ja, also dieser halbe Monat ist ja so Standby übrigens. Ja, also das ist nicht halbe Monat benutzen. Okay. Und ich merke an meinem Kindle, dass es sehr angenehm ist, wie lange da die Batterie hält. Und wenn die halb so lang halten würde, dann wäre das nicht so angenehm. Insofern finde ich schon auch eine Einschränkung, dass der die Batterie jetzt irgendwie zugunsten der Gehäuseausmaße eben leiden hat müssen. Die anderen Kindles, die eben jetzt auch noch neu sind mit E-Ink, sind dann mit einem Infrarot-Touchscreen ausgerüstet. Das ist dann der sogenannte Kindle Touch. Mhm. Den gibt's in den beiden Varianten Wi-Fi und 3G, wie vorher eben auch den Keyboard Kindle. Mhm. Den No-Touch gibt's, glaube ich, nur in Wi-Fi. Aber das ist im Prinzip alles das gleiche Gerät, mehr oder weniger, die mit Touchscreen, ohne Touchscreen und halt mit Wi-Fi und mit 3G. Ist der Keyboard Kindle, der Kindle Keyboard dasselbe, den es vorher gab, oder ist es auch ein geupdatetes Gerät? Meines Wissens ist das der 3G Kindle. Mhm. Also ich glaube nicht, dass da irgendwie noch Hardware verändert wurde. Okay, gut. Also die Generation, die du auch hast. Genau, genau. So, wenn man Keyboard haben will, kriegt man die, ansonsten kann man den Touch Kindle für ähnlichen Preis kriegen in Amerika. In Amerika, ja. Also hierzulande weiß man es noch nicht, wie es da aussieht. Das ist ja immer, dauert ja alles so ein bisschen bei Amazon leider. Alles 6 Zoll übrigens, also vollkommen richtig. Ja. Ja. Also wenn ich eine Erfahrung mit Gadgets und Geräten gemacht habe, dann ist, beurteile sie nicht nach den Spezifikationen. Ich habe so oft gemerkt, dass du die Sachen erst in die Hand nehmen musst und dann völlig anders drüber denkst. Ja, also trifft beim Kindle natürlich besonders drauf zu, aber ich möchte halt nicht weniger Batterie eigentlich in meinem Kindle. Also das ist schon auch was, wo ich mir zutraue zu sagen, das fände ich jetzt unangenehm, wenn da die Batterie halb so lang wäre. Haben Sie das gemacht, leichter oder ja, Sie haben halt einfach weniger Platz. Wenn du den Höhenbereich mit der Tastatur wegnimmst, dann hast du halt weniger Platz, um da eine Batterie reinzuschrauben. Mhm. Ja. Würde ich jetzt mal vermuten, bei einer naiven Sicht auf die Dinge. Aber so, ja, also muss man gucken. Wenn ich mir jetzt einen neu kaufen würde, würde ich mir wahrscheinlich trotzdem irgendwie den Touch kaufen, wahrscheinlich. Mhm. Aber ich bin jetzt auch nicht könntest wahnsinnig... Könntest du ja jetzt nicht? Ja, könnte ich jetzt natürlich nicht, aber jetzt, wenn ich jetzt nicht in Deutschland wäre, jetzt mal ganz... Aber ich bin jetzt auch nicht traurig, ehrlich gesagt, dass ich den Kindle schon gekauft habe, weil ich finde den Keyboard Kindle eben aus den genannten Gründen dann auch durchaus eine Alternative. Mhm. Ja, und dann gibt es eben noch den anderen Kindle, von dem irgendwie schon öfter geredet haben, ja. Der irgendwie nicht wirklich ein Kindle ist, sondern halt ein iPad, ein kleines. Ja, eher so ein iPod Touch. Oder ein iPod Touch, großer. Egal, irgendwas so dazwischen, der Kindle Fire. Ja. Kindle Geburtstagsfeier, habe ich schon gesagt. Oh, das auch noch. Schlechte Wortwitze. Aber es ist ungefähr genau das, was wir auch mal zitiert hatten von einem TechCrunch-Artikel. Mhm. Also wirklich ein Tablet, das spezifisch eigentlich für die Amazon-Inhalte designt ist. Also Android selber läuft da unten drunter, aber es ist nicht irgendwie groß prominent. Es ist auch geforkt. Also es ist nicht was, wo irgendwie... Also da muss Amazon dann backporten, wenn da irgendwie Amazon sich weiterentwickelt. Ja, genau. Ich denke mir mal, dass sie in ihrem Store da schon drauf aufgepasst haben, dass das Zeug dann darauf läuft auch. Mhm. Ja, mal gucken, wenn es wirklich um Apps geht. Aber es macht auf mich eher so den Eindruck, dass es wirklich so ein Medienkonsumiergerät ist. Also das ist schon auch von der Intention her nicht so, dass es jetzt dein Tablet ist, sondern dass es jetzt dein iPod für Amazon-Inhalte. So. Ja. Und es kann halt auch noch E-Mail lesen und es kann auch noch so Apps laufen lassen, die man da so über den Amazon App Store auch kaufen kann. Aber es ist im Wesentlichen schon, du kannst ja deine Bücher, Zeitschriften, Serien und Filme, die du über Amazon dir besorgst. Ich würde das auch, und natürlich auch Audio. Ich würde das auch eher mit einem iPod alter Schule vergleichen. Mhm. Also dieses ganze Konzept von Amazon, und ich glaube auch, dass das erfolgreich sein kann, wenn man sich auf so einen speziellen Bereich da einschießt. Also wirkt auf mich auch so als erstes schlüssiges Gesamtkonzept. So, wir haben Content, da lohnt es sich dafür, ein Gerät zu machen. Wir machen das Gerät wirklich dahin spezifisch für den Anwendungsfall. Wir machen das Gerät recht billig. Ja, das Ding kostet $200 angekündigterweise. Und du hast halt trotzdem noch ein bisschen Web und E-Mail, wenn du willst. Ja, so. Ist aber halt überhaupt nicht der iPod-Konkurrent, zu dem er irgendwie hochgeschrieben wird in der Presse, finde ich. Eben auch mit der Ausrichtung. Also iPad meine ich, ja, sorry. Ja. Weil da hast du mehr Platz und da hast du potenziell auch die Möglichkeit, irgendwie drauf zu spielen, irgendwie kreativ drauf zu sein, was auch immer zu tun. Und da geht halt eher, so, beim iPad geht ja die Richtung eher so dahin, das ersetzt potenziell deinen Computer, zumindest für nicht so Power-User. Ja, und das kann ich mir halt bei dem Fire jetzt nicht vorstellen, dass man sich statt einem PC einen Fire kauft. Das ist genau der Grund, warum ich glaube, dass der Erfolg haben kann. Weil er nicht versucht, ein iPad zu sein, sondern ein Reader zu sein für Leute, die eh schon ein Kindle haben und jetzt einfach, oh, jetzt kaufe ich mir doch mal das bunte Gerät dazu. Ja, ein bisschen eingeschränkter auf so Buchkonsum und ein paar Inhalte. Also, ja. Weil für Buchkonsum finde ich es halt eben auch, also für Buchkonsum fände ich halt den E-Ink sinnvoller. Aber ja, den gibt es ja immer noch. Also sehr, sehr nicht so abgestuft worden, wie es jetzt gedacht wurde. Also gerade mit dem Touch und nochmal den veränderten Geräten haben sie schon auch nochmal gezeigt, dass sie da auch dabei bleiben. Und ich meine, wenn man es rein von einem Kostenstandpunkt her sehen will, dann hat man da jetzt für $200 den Fire und dann kauft man sich noch ein E-Ink dazu und dann hat man das beides. Ja. Beides schön gesynkt mit den Inhalten von Amazon. Also ökosystemtechnisch passt es und ich glaube auch, dass es deswegen erfolgreich sein kann und dann eben dieses General-Purpose-Kram, der noch ein bisschen geht, vielleicht auch durchaus einen Stellenwert bekommt. Ja? Also ja. Ich sehe es auf alle Fälle als erstes Tablet, das, wo ich bedenkenlos jemanden, der Amazon-Content hat, sagen würde, okay, probier mal aus. Ja. Ja? Also bei den Androids ist es schon immer eher so, willst du das wirklich? Das kostet so viel, das ist ziemliches Gefrickel. Ja? Und die ganze Argumentationskette, die da dagegen spricht, ist nicht da. Und deswegen ist das für Leute interessant, die schon ein iPad haben. Und da glaube ich halt eher nicht. Ja, aber es gibt ja noch genügend andere. Ja, definitiv. Also für mich persönlich ist ein Kindle an sich auch nicht interessant. Ich habe ein iPad und ich musste gerade wieder ein Buch setzen. Und habe dann Korrektur gelesen am Monitor zuerst. Irgendwann habe ich es dann aufs iPad geladen. Dann habe ich gesehen, wie toll das ist, am iPad Korrektur zu lesen. Also klar, so ein E-Ink-Display ist nochmal eine andere Qualität, aber es macht schon wesentlich mehr Spaß, das auch so als Bookreader zu sehen. Und deswegen glaube ich nicht unbedingt, dass das die Zielgruppe ist. Glaube ich eben auch. Ja. Naja, aber wird man im Auge behalten? Ja, genau. Du hast gerade nochmal so ausgeholt. Ja, weil Silk. Ach ja, Silk, sorry. Ja. Ich wollte Silk nicht vergessen. Den Sack schon zumachen. Ich weiß zwar nicht, wieso wir Silk nicht vergessen dürfen, aber irgendwie dürfen wir es nicht vergessen. Naja, ich wollte eigentlich nur ranten dazu im Prinzip, weil das wurde halt dann im Zuge von dem Fire auch noch vorgestellt, dass Amazon jetzt einen neuen Browser macht. Ja. Was? Naja, Amazon Silk. Ja, der aber nur auf dem Fire läuft. Genau. Ach so. Läuft auf dem Fire, ist ein total neuer Browser, auch bekannt als WebKit. das neue Ding ist halt, sie haben da, also ich erzähle jetzt mal die offizielle Version und dann erzähle ich, was ich davon halte. Also die offizielle Version ist, sie haben da ganz tolle Cloud-Services, die auf AWS laufen, also Amazon Web Services ist es, glaube ich, oder? Okay, heißt es nicht EC2? Ja, EC2 ist eine Untermenge von AWS. Okay, gut. Ja. Also AWS ist halt alles. Ja. Mhm. Da läuft halt so die Wolke und die Wolke stellt sicher, dass die Internetseiten, die du von der Wolke anforderst, in einem Format zu dir geliefert werden, das optimiert ist auf dein Device, sprich, da wird dann ein bisschen das JPEG runterkomprimiert, dass es schneller durch die Leitung flutscht und dass du es halt möglichst nicht siehst, aber halt trotzdem, dass es schneller geht. Du hast eine persistente Verbindung zur Wolke und das kommt alles über eine Leitung und du musst nicht immer ständig neues irgendwie Lookups machen und was auch immer. Und es geht halt alles viel schneller und sie komprimieren nochmal so das Internet für dich, ohne dass du es merkst angeblich. Aber es ist halt irgendwie, die Wolke macht glücklich und alles kommt aus der Wolke und die Wolke weiß, was gut für dich ist. Ja, also haben auch ein Image-Video von 5 Minuten dazu, wo das ist richtig, wow. Also da das ist schlimm anzugucken, weil da sind die Engineers, die werden so gefragt und das sehen alle so aus, als hätten sie Angst vor dem Kameramann. Ja, die haben irgendwie zu viel Kaffee gehabt oder sonst irgendwas. Das ist ein bisschen schade, weil ist es schon eher so, nichts falsch machen. Ja, aber vielleicht wirkt es auf manche auch einfach authentisch und gut. Keine Ahnung. Die Piratenausrede. Naja, aber was ich halt jetzt nicht verstehe, ist, warum das so als neues Ding jetzt gerade und als neuer Browser dann auch vor allem verkauft wird, weil, also wenn ich Google Mobilizer benutze, dann habe ich das Gleiche. Ja? Also da habe ich vielleicht keine persistente Verbindung zu, aber oder, im Prinzip ist das oder im Endeffekt die Idee ist ja auch schon, Opera Mobile ist ja auch so. Ja, ja, ja. Und keine Ahnung, sie sprechen halt irgendwie von einer massiven Reduktion von Ladezeiten dadurch. Ja, ist ja auch so. Also ich habe in meinem Twitter-Client habe ich halt den Google Mobilizer eingestellt. Mhm. Und klar lädt da die Webseite schneller. Sieht halt auch hässlicher aus. Aber ja, das ist halt so die Geschichte. Angeblich sollte der da nicht hässlicher aussehen. So. Ja. Also, könnte denn, also der Browser ist schnell und wir machen mal eine Argumentation. Also die simple Antwort ist, okay, das ist jetzt eine Möglichkeit für uns, unser EC2 nochmal zu bewerben, wie toll natürlich. Das denn ist. Gleichzeitig drauf irgendwie diesen Fakt, dass dieser Browser so schnell ist, den wir da gemacht haben, den auch noch wirklich ausschmücken, weil so, ansonsten bist du ja vorbei, ja. Brauchst schnell. So, mhm. Punkt. Und das machen ja auch irgendwie alle. Also wenn man sich das den Chrome-Video und so angeguckt hat, ist auch was. Also sie haben so ein bisschen, sie wollten das einfach ein bisschen mehr ins Licht rücken und ob es das wirklich verdient hat, weiß ich nicht. Und ob man das wirklich haben will, ist natürlich die andere Geschichte, weil da natürlich auch sämtliche Datensammelgeschichten dranhängen. Erstens das. Sie haben ja wirklich, wenn man dem Video Glauben schenkt, dann sämtliche Sachen, die eigentlich im Browser auf deinem Gerät stattfinden, so mit ein bisschen Vorschauen, was vorladen in die richtige Richtung, das passiert alles eben in der Cloud und dadurch ist das natürlich auch eine tolle Datenquelle so für das Surfverhalten. Einerseits das, andererseits hat es auch grundsätzliche konzeptionelle Probleme, also HTTPS, wie soll das funktionieren? Ja, also sie können halt wahrscheinlich, entweder es funktioniert halt so, dass zwischen dir und AWS eben kein HTTPS ist und das dann erst danach anfängt, was dann potenziell auch ein bisschen ungünstig ist, wenn dann irgendwie Amazon dein E-Banking mitliest. Ja. Oder es geht halt gar nicht und du musst dann trotzdem eine normale Verbindung aufmachen. Das ist ja immer noch, es ist ja alles optional im Übrigen. Also du kannst mit Silk auch ohne AWS surfen. Aber da ist eben der andere Punkt, es muss auch optional sein, weil sonst kann ich halt auch gar nicht mehr surfen, wenn AWS mal down ist und das kommt ja auch vor. Ja. AWS, Amazon Web Services. Also ich würde einfach die 10.000 üblichsten Symbolbilder auf den Chip drauf brennen und dann werden die so mit Codes angesteuert und angezeigt in HD-Qualität. Eine gute Idee. Ja. Mhm. So die Baustellenzeichen so einfach. Ja. Naja, also das ist so eine Geschichte, die mich nicht so interessiert, die aber groß advertised wird an der Stelle, die Presse teilweise auch irgendwie so aufnimmt als das Beste seit geschnitten Brot, was ich nicht so blicke oder halt irgendwie so ein bisschen mit Spott, keine Ahnung, ob das, was das für Auswirkungen hat. De facto wird es halt standardmäßig an sein wahrscheinlich für so Feierkunden, die werden diese Art des Browsens dann gewohnt sein. Interessant wird, sobald es mal rauskommt und wirklich so 1:1 Vergleiche, einfach so, wie hast du die Geschwindigkeitsunterschiede dann so sind, ja, weil das ist schon auch interessant. Ja, ja das ist also halt, out of the box. Es ist halt Äpfel und Birnen, aber es ist schon auch interessant. Trotzdem, ja. Genau. Ja, dann lass uns doch an der Stelle das Hörerfeedback einfügen, bevor wir dann zu den Verbrauchertipps kommen. Jo. Fangen wir mal am besten mal vorne an. Ja, hallo Fanboys, Simon hier aus Berlin, der Abgeordnete mit der Home-Story, von dem ihr in der letzten Sendung erzählt habt. Ich bin natürlich auch Fanboy und höre euch seit der ersten Sendung und muss sagen, die letzte Episode ist mit die beste Wahlnachlese, die mir überhaupt über den Weg gelaufen ist und ich empfehle die schon allen möglichen Leuten, sie sollen die doch unbedingt mal hören und auch euer kleiner Wahlrechtsexkurs trifft den Nagel sehr auf den Kopf. Ich wollte mich einfach bedanken und euch noch viel Spaß wünschen und alles Gute für die nächsten Folgen. Tschüss! Ja, danke und vor allem kann man dieses Lob auch nahezu hundertprozentig an Marcel weiterreichen. Ich bin jetzt gerade rot. Ja. Ich war eh nicht dabei. Genau. Und Simon hat mir auf Twitter dann noch gesagt, ich soll noch nachreichen, dass die Berliner Fraktion ja jetzt in ihrem Wahl- und Geschäftsordnungs, in ihrer Wahl- und Geschäftsordnung noch einen Geschäftsordnungsantrag. Ja, wie heißt Antrag. Das? GO-Antrag. GO-Antrag, genau. Also es gibt jetzt einen Geschäftsordnungsantrag in der verabschiedeten Wahl- und Geschäftsordnung auf Ponytime. Yeah. Und Ponytime kann man beantragen. Das führt dann dazu, dass man sich eine Folge von My Little Pony Friendship is Magic anguckt, die von der Leitung quasi als passend empfunden wird gerade. Das ist das, was Christopher dann als Quatschen und Rauchen bezeichnet. sozusagen. Aber Ponytime fand ich erwähnenswert an der Stelle. Kommen wir zum nächsten Feedback. Hallo Fanboys, hier ist der Markus Klemm aus Dresden, aka Superlocus. Ich wollte euch schon seit langem mal einen Hörerbeitrag senden, deswegen hat sich leider einiges aufgesammelt und habe das Ganze in zwei Teile gespalten. Zuallererst wollte ich euch loben für den tollen Podcast, dass ihr jede Woche etwas so qualitativ Hochwertiges und kostenlos rausschmeißt. Das verdient meinen Respekt und ich laufe auch von vielen anderen. Und dass ihr dabei auch politisch immer schön selbstkritisch bleibt und auch eurem eigenen Standpunkt bewusst seid. Und jetzt nicht extremisierend durch die Gegend läuft. Das finde ich sehr lobenswert. Dann komme ich direkt zu meinen technischen Fragen. Und zwar, wisst ihr, ob bei aktivierten Firewall 2 die Backups im Klartext auf die Timecapsule gespeichert werden oder verschlüsselt? Und dann wollte ich euch fragen, ob der Verschlüsselungskey für Firewall 2 bei Suspend to RAM oder Suspend to Disk zwischengespeichert wird oder ob er dann ordentlich gelöscht wird, weil sonst wäre er anfällig für eine Cold Boot Attack oder zum einfach Disk auslesen. Weil mit der kostenlosen Apple Developer Dokumentation bin ich da leider nicht wirklich weitergekommen. Dann wollte ich noch einen kleinen Pick vorstellen, und zwar hatte ein Zuhörer in der Episode 36 gefragt nach einer Banking Software für Mac. Ich benutze da seit geraumer Zeit von Application Systems Heidelberg Bank X. Ist soweit nicht schlecht. Soll wohl auch so eine Gewinn-Verlustrechnung und so eine Kassenbuchfunktion haben. Ich benutze es eigentlich nur für HBC und für TS Banking. Und ist nicht schlecht soweit. Das Hauptkonkurrenzprodukt ist wohl Mac Giro. Muss man sich mal anschauen. Und dann würde jetzt mein zweiter Teil folgen, weil Martin hat ja vorgeschlagen, bei längeren das Ganze doch mal zu splitten. Mit, weil ich, wie ihr schon mal angesprochen habt, ein Mitglied der Jungen Liberalen bin, Julis, wollte ich da mal meinen Senf dazu geben. Und so im Sinne von Meinungspluralität wäre das ja eigentlich nicht ganz schlecht. Ansonsten, toller Podcast, macht weiter so und vielen Dank. Ja, dann grätschen wir doch da mal rein. Es ging, die Frage war, Time Capsule mit Firewall 2, ist da dann das auch alles verschlüsselt oder ist das Klartext und sind die dann Cold Boot anfällig oder nicht? Attackentechnisch. Dominik guckt wie ein Pferd. Also ich gucke deshalb wie ein Pferd, weil Firewall 2 und die Time Capsule haben für mich nicht viel miteinander zu tun. Ja, das ist nämlich der Punkt. Ich würde davon ausgehen, dass die Time Capsule dann auch den alten Firewall-Mechanismus benutzt, um das Backup zu machen. Hm. Aber die Time Capsule selber hat ja keinen Lion drauf und hat auch kein Firewall 2 und hat auch keine Hardware-Beschleunigung dafür. Also deswegen der Punkt ist halt, so der Punkt ist an der Stelle, es gab ja kein Update für diese Time Capsule, seit Lion rauskam. Und da läuft ja immer noch NetBSD. Ja, das ist ja nicht irgendwie ein iOS oder ein macOS, das da läuft. Das ist ein NetBSD. Und dementsprechend hat sich da auch wenig verändert im Vergleich zur Vorgeschichte. Dementsprechend ist da auch relativ wenig anders. Und ich denke, selbst wenn es verschlüsselt wäre, hat es im Zweifel schon, ist es im Zweifel auch Cold Boot Attack anfällig, würde ich jetzt mal einfach behaupten. Ja, also ich kann mir nicht vorstellen, dass man daran gedacht hat bei Apple. Ja, wobei Cold Boot Attack ist ja nicht die Time Capsule eigentlich, oder? Du kennst halt die Time Capsule auch. Das ist ein Mac gemeint, dachte ich. Aber das ist dann sowieso auch immer. Ja, aber was mir noch einfällt, die Frage ist, wie hast du das Ding aufgesetzt? Ja. Also, weil die Time Capsule hast du ja irgendwann mal angefangen zu benutzen mit einem Rechner. Und wenn du das gemacht hast und der Rechner Firewall gehabt hat, dann ist die Time Capsule auch mit dem alten Firewall-Mechanismus verschlüsselt. Wenn du jetzt ein Update auf Lion machst, ist es ja standardmäßig so, dass das alte Firewall noch, also der einzige Weg, um im alten unter Lion so den alten per User verschlüsselten Mechanismus zu machen, ist in SnowLeopard das anzuschalten und dann abzudaten, weil er dadurch, dass er eben dieses andere Format hat, das nicht live umstellen kann und deshalb nicht gleich automatisch Firewall 2 hat. Ja. Das heißt, wenn du eh geupdatet hast und das Backup schon dabei hattest, dann ist es so, dann hast du gar nicht mal Firewall 2 bei dir am Start. Ja, das ist ja vielleicht auch interessant, das rauszufinden. Ganz unabhängig von der Timecapsule jetzt. Genau, ja. Das merkst du dann, wenn du dich ausloggst und der wieder Platz freigeben will oder sowas, weil diesen Mechanismen gibt es bei Firewall 2 alles nicht mehr. Das heißt, da könnte man erstmal diesen Schritt machen, überhaupt Firewall 2 zu aktivieren. Wie es dann genau ist, wenn man eben Firewall 2 aktiviert hat unter seinem Line und dann ein Netzwerk-Backup macht, ist mir unklar, aber es kann eigentlich nur so sein, dass er diesen alten Mechanismus benutzt. Man kann auf jeden Fall festhalten, das muss dann dann die Time Capsule machen, ja, weil das ist ja dann auf Partitionsebene verschlüsseln und du stellst ja die Platte nur per AFP zur Verfügung, wenn du eine Time Capsule bist. Deswegen muss die Time Capsule dann selber verschlüsseln. Ja. Und das macht sie nicht. Also da gab es zumindest kein Update, dass sie das machen würde. Insofern würde ich davon ausgehen, dass sie es derzeit nicht macht. Ja. Und im Endeffekt läuft es ja nur so, dass eine Festplatte angeboten wird und darauf dann irgendwas sicher gebackupt werden will und dann macht das alles dein Mac an der Stelle, aber wahrscheinlich nicht auf der Ebene. Richtig. Gut, kommen wir zum politischen Teil. Hallo Fanboys, hier ist wie versprochen der zweite Teil von Markus aus Dresden mit dem politischen Statement. Zunächst werde ich meinen Bonbon ganz an Anfang stellen, und zwar ist es ein Pick zum Thema Wirtschaftstheorie, und zwar gibt es da Econ-Stories, also wie Economy, Econ und Stories, die Mehrzahl von Story.tv. Da werden die Schwierigkeiten zwischen den vorherrschenden wirtschaftlichen Philosophien, nämlich Keynesianismus und Hayek, also die Schule von Hayek, in englischen Raps und Musikvideos sehr gut produziert, gut an Mann gebracht, und auch die philosophischen Grundsätze dahinter sind ein bisschen erkennbar. Das dachte ich, ist erstmal ganz gut für uns alle quasi mal zum Anschauen und ein bisschen reflektieren. Und dann hatte ich ja schon mich geoutet, dass ihr tatsächlich einen jungliberalen Zuhörer habt. Und ich wollte einfach noch auf die Kritik eingehen, die ihr so gebracht habt. Also ich hatte es erst immer politischen Sandkasten gemeint, wenn ich von politischen Jugendorganisationen rede, und jetzt bin ich Vorstandsmitglied. Ist ein bisschen seltsam gekommen, aber die Jungliberalen sind auch die zumindest versuchen, kritisch die eigene Mutterpartei zu hinterfragen und da auch mal wirklich, wie ihr schon sagtet, ein bisschen Innovation reinzubringen. Wie gut das klappt, habe ich dann leider bei einem Landesparteitag mitbekommen dürfen, wo wir versucht haben, zum Beispiel grundsätzliche Sachen wie das Alexander-Müller-Verfahren, kennt man vielleicht auch bei den Piraten, eigentlich so eine Metasache, dass man versucht, über die Anträge ein bisschen gleichberechtigter zu reden, dass es nicht so eine Landesvorstandsparty wird. Das sind leider auch ein bisschen aufgrund seltsamer Abstimmungspraktiken bei den Delegierten, sage ich mal, nicht ganz durchgekommen, aber naja. Ich bin da leidensfähig, das merkt man auch daran, dass ich Safari und Windows benutze, wo ihr euch ja gefragt habt, wer macht das eigentlich? Das lässt seltsame Korrelation zu, ich weiß. Und das Problem, was ihr auch gut auf den Punkt getroffen habt, dass die etablierten Parteien da so seltsam reagieren und so das tolle Wort Symbolpolitik machen, habe ich manchmal die Angst, dass es dadurch entsteht, dass viele Geisteswissenschaftler, die in der freien Wirtschaft der Markt einfach voll ist, also ein bisschen versuchen, sich Versorgungsposten zu sichern. Wenn man sich so den Wirtschaftsbetrieb Landtags- oder Bundestagsfraktion anschaut, dann ist das manchmal schon ziemlich seltsam, was da für Praktiken gefahren, um einen Listenplatz zu ergattern. Noch ist es bei den Piraten nicht so. Ich wünsche es auch den Piraten, dass es nicht passiert. Allerdings bin ich da auch ein bisschen pessimistisch an der Stelle, weil ich kenne auch einige Gründungsmitglieder, habe auch im lokalen Piratenkreis mal wieder reingeguckt. Viele gute Freunde sind Piraten geworden, sogar Arbeitskollegen. Und da merke ich aber, dass da die gleiche Geschichten ebenfalls losgehen. Und auch für mich persönlich, weil ich überhaupt nicht weiß, ob das jetzt Richtung Aluminiumfolienhutträger oder Post-Privacy-Spagaria ausschlägt oder auch bei den anderen Politikthemen, ob das jetzt mehr individualistisch in Wirtschaftstheorie wird oder ob das dann Ganze mehr wieder Richtung, ich will jetzt nicht kollektiv sagen, hinsteuert, dabei das total undefiniert ist, ist das zumindest für mich aus der Perspektive, warum denn eigentlich noch FDP wählen, wenn es Piraten gibt, so meine Idee. Ansonsten danke, dass ihr das vorgespielt habt und ciao. Ja, ich bin jetzt eben versucht, herzliches Beileid auszusprechen. Aber das wäre gemein, glaube ich. In den Jugendorganisationen sieht es anders aus. Ja. Ich glaube auch, dass da dieser Idealismus, den man in der Jugend hat, auch ein bisschen so eine Heimstatt finden muss, damit die Leute sich dann so lange an die Partei gewöhnt haben, bis sie dann die echte Politik machen dürfen, die dann nicht mehr nach Idealen geht. Das finde ich schade. In den Jugendorganisationen kann man es, glaube ich, in den meisten ganz gut aushalten. Bei der JU kenne ich mich wenig aus. Da habe ich mal Leute getroffen. Die sollen ja teilweise... Also die ich da getroffen habe, nicht, aber das waren alles auch im Maximilianeum hochbegabte Jurastudenten. Das hat glaube ich, ich weiß nicht. Ich glaube, eine schwierige Kombi. ist die Junge, also das ist eine peinliche Frage, aber die Junge Union, ist sie auch die Jugendorganisation von der CSU oder wie heißen? Ja, schon. Also da gibt es eine gemeinsame Jugendorganisation von den zwei Schwesterparteien. Mhm. Interessant. Wobei die ist ja sowieso lokal begrenzt, oder? Die ist nicht wirklich. Also die meisten Jugendorganisationen sind ja auch unabhängig. Naja, aber sie haben den gleichen Namen, würde ich sagen. Ja, die gehören schon auch zusammen bei der Jungen Union. Okay. Zumindest sagt das Wikipedia, habe ich letzte Woche nachgelesen. Okay. Dann trennt man sich dann später wieder. Ja, und der Safari für Windows-User. Ja, ja, also Leidensfähigkeit erklärt einiges. Ja, kommen wir einfach zum nächsten Kommentar, oder? Hallo liebe Fanboys, hier eine recht spezielle Frage zum Thema Live-Logging. Ich hoffe, ihr könnt helfen. Ich zeichne mit Google Latitude per iPhone Background Task meine Geokoordinaten 24 Stunden, 7 Tage die Woche auf. Ich würde nun gerne den Verlauf der Position am Tag als Punkte auf einer Landkarte automatisiert um 24 Uhr als Evernote-Notiz abspeichern und dies jeden Tag wiederholen lassen. Das Ziel ist also, jeden Tag eine Notiz mit einer einfachen Repräsentation der besuchten Orte zu haben. Nun das Problem. Ich habe bisher keine Möglichkeit gefunden, auf den Google Latitude Verlauf automatisiert zuzugreifen und die Karte in Evernote zu importieren. Natürlich kann man das manuell per Snapshot kopieren, aber das Ganze soll ja automatisch passieren. Und leider habe ich von der Google API Programmierung keinen Schimmer. Ich habe mir MapMe als Dienst angesehen, den man Google Latitude als Source beschicken kann. Aber die Tagestracks sind optisch wirklich hässlich und somit scheitert das Ganze aus. Trotz intensiver Recherche habe ich bisher keine Möglichkeit gefunden. Und dementsprechend die Frage an euch, vielleicht habt ihr eine Idee. Noch ein Hinweis, ich habe andere Geodienste wie Foursquare und Qovala bewusst verzichtet, da ich den ganzen Social-Kram ja eigentlich nicht benötige. Vielen Dank für eure Hilfe und bis hoffentlich demnächst. Danke, tschüss. Ja, das ist genau deine Bahn, Martin. Das ist genau meine Bahn. Das muss ich ja vorher noch anmerken, es ist viel vorher das Wort von der Post-Privacy-Spackeria, was ja falsch ist. Das ist die datenschutzkritische Spackeria. Aber das nur am Rande. Ja, Latitude habe ich auch an und man kann da ja auch seine History enablen und dann speichert das irgendwie Google auch für einen. Und dann kann man sich auch pro Tag so ein KML runterladen. Ja, mhm. Also, dass man dann irgendwie in Google Earth werfen kann und dann hat man eben diese Ansicht, wo man an dem Tag auch war. Muss man aber jeden Tag machen, oder? Nee, also wenn du die History anschaltest, dann speichern die das einfach so unbegrenzt für dich hin. Habe ich letztens auch wieder gesehen, als ich auf google.com/history war, wo sie ja, wenn du das angemacht hast, auch deine ganze Suchhistorie speichern. Habe ich nie angemacht, bei mir ist da nichts. Ja, ich fand das sehr unterhaltsam, mich irgendwie vor 5 Jahren irgendwie zu gucken, was ich vor 5 Jahren gegoogelt habe. Aber egal. Auf jeden Fall, mit Latitude kann man da auch History anschalten und man kann dieses KML runterladen, halt nicht programmatisch und noch, weil ich weiß, gibt es auch keine API für. Das heißt, ich sehe jetzt da keinerlei Möglichkeit, ohne jetzt nicht das Programmieren anzufangen, das so zu tun, wie er das gerne möchte. Ja, also man kann natürlich irgendwie mit dem WWW-Mechanizer seiner Wahl, also ich würde jetzt da Perl Mechanize irgendwie anwerfen und da gibt es bestimmt für alle möglichen Skriptsprachen alle möglichen Lösungen, diesen Vorgang automatisieren, dass man sich dieses KML-File runterlädt. Aber so ohne Programmieren wird es an der Stelle nicht gehen. Also, okay, zumindest kenne ich nichts. Ich würde das Programmieren anfangen, wenn ich das machen wollen würde. Also wenn du das gerne machen wollen willst, ich finde es toll. Feature-Request. Also ich bin mit der Historie von Google ganz zufrieden an der Stelle. Aber ja, ich habe Latitude auch noch nie benutzt, aber vielleicht will ich das ja mal. Na dann. Naja, aber so leider kann ich an der Stelle, vielleicht weiß ja einer der Hörer irgendwie noch einen Zusammensteckdienst, mit dem man sowas machen kann. Hallo Fanboys, eine kurze Frage zur Preview-App von macOS. Und zwar schreibe ich gerade meine Abschlussarbeit und muss mich dementsprechend durch große Mengen an PDF-Dokumenten quälen. Und ein sehr schönes Feature der Vorschau ist es ja, dass PDF-Dateien beim erneuten Öffnen an der gleichen Stelle fortgesetzt werden, wo ich sie zum letzten Mal geschlossen hatte. Das Problem bei meinem Snow Leopard ist es jetzt allerdings, dass diese Seitenzahlen regelmäßig komplett vergessen werden. Das heißt, irgendwann werden alle PDF-Dokumente wieder auf Seite 1 geöffnet, was bei mehreren Dutzend Dokumenten doch sehr frustrierend sein kann. Deswegen wollte ich euch mal fragen, wisst ihr, wo konkret im System diese Seitenzahlen gespeichert werden? Ich würde da sehr gerne mal ab und zu ein manuelles Backup machen. Wenn ihr was wisst, vielen Dank. Also ich ganz sicher weiß ich es nicht. Ich habe eine Vermutung, wo es gespeichert wird, aber das spricht dann auch dagegen, dass man davon Backups machen kann einfach. Ich würde jetzt mal vermuten, das wird so im Metadatum der Datei mitgespeichert. Oh, sehr spannend, aber dann hättest du eine Veränderung von der Datei, wenn du nur anguckst, und das ist, glaube ich, nicht so und auch kein Änderungsdatum. Also ich glaube, es wird woanders gespeichert, aber wo genau, weiß ich nicht. Es ist auf alle Fälle zwischen Preview und Quicklook auch getrennt, weil Quicklook hat sowas auch. Ja. Müsste man jetzt mehr recherchieren. Kann man sich nochmal aufschreiben und sicher, dann beim nächsten Mal vielleicht erzählen. Wenn ich nur den Metadatensatz verändere, dass dann auch die Datei verändert wird? Wenn du die Extended Attributes machst, dann hat es, glaube ich, schon das Änderungsdatum der Datei auch mit am Start. Okay. Ja. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich habe seltsamere Dinge vermutet, also sowas wie Spotlight, Spotlight-Index und sowas. Ja, dass du da kannst ja auch so Attribute nochmal dranhauen, die dann nur im Spotlight-Index sind, und wenn der dann kaputt geht, würde auch erklären, warum es dann weg ist. Aber so genau weiß ich es verhalten nicht. Jetzt sprechen wir von Snow Leopard. Da weiß ich jetzt, da wird es auch schwer rauszufinden. Snow Leopard jetzt ist auch so, noch, ja. Weil wir haben im Moment gar keine Maschine mit Snow Leopard noch. Mal gucken, wie es mit Lion ist. Aber ich schreibe mir das mal auf. Du schreibst dir das mal auf. Gut. Dann haben wir das Hörerfeedback soweit abgehakt für diese Woche und kommen zu den Verbrauchertipps. Ja, Verbrauchertipps. Ich habe Geld ausgegeben. Und zwar schon wieder für das Gleiche. Also nicht das ganz Gleiche, nämlich einen Flipper. Und zwar gibt es jetzt seit, weiß ich noch nicht wie lange, ich habe einfach im App Store geguckt, und es gibt Pinball Dreams jetzt in der HD-Variante. Also Pinball Dreams, eben das kein Begriff ist, alter Flipper zu Amiga-Zeiten mit schön viel Scrolling, der ganz toll 1:1 Amiga-mäßig umgesetzt wurde und dann ein bisschen aufgehübscht wurde, auch noch fürs iPhone und fürs iPad. Und jetzt haben sie eine HD-Version gemacht. Das heißt, das Ganze mit ein bisschen Tiefe versehen und so ähnlich wie diese Pinball-HD-Flipper, nur halt, dass es gute Flipper sind und es nicht so nervig durch die Gegend scrollt. Also, ich habe gerade zugeguckt, das ist sehr, sehr dezent, aber hat einen tollen Effekt. Also es ist genauso, also die wissen, was sie tun an der Stelle, und die Pinball-HD-Jungs sind irgendwie, die machen schlechte Tische und machen, dass einem schlecht wird, wenn man da irgendwie mit durch die Gegend scrollt. Gibt's für 2,99. Ich habe es gerne nochmal gezahlt. Das sind dieselben vier Tische wie bei der Nicht-HD-Version. Das heißt Ignition, Beatbox, Steel Wheel und Graveyard. Und Graveyard, wobei Graveyard immer irgendwie mein Favorit war, weil der ganz nah am Terminator war von der Spielmechanik, den ich auch irgendwie zu Tode gespielt habe in der Spielhalle. Kann ich nur empfehlen, kauft es, damit die auch Pinball Fantasies nochmal mit HD machen, weil die Flipper sind ja nochmal, die sind ja ein bisschen länger. Das war ja damals beim Amiga so irgendwie 3-4 Bildschirmseiten oder sowas vom gefühlte Geschichte, und die nochmal in demselben Format hätte ich wahnsinnig gerne. Noch viel lieber als das hier. Und Pro Pinball hätte ich natürlich auch gerne. Aber also zugreifen, meine Damen und Herren. Ja. Was man nicht alles gerne hätte. Ja. Ich habe auch noch so ein bisschen Unterhaltungssoftware zu empfehlen. Und wie es bei mir mittlerweile so üblich ist, halt auch lauter steinalte Unterhaltungssoftware, aber die es jetzt irgendwie gerade wieder neu gibt und deswegen toll ist. Das ist einerseits Psychonauts. Psychonauts kennt man vielleicht. Ja, das kam ja irgendwie 2005, hast du hier netterweise rein recherchiert, raus für die Xbox und für PC, soweit ich mich erinnern kann, von Double Fine. Und Double Fine ist ein Studio, das geleitet wird von Herrn Tim Schäfer. Ja, und Double Fine hatten wir vor kurzem auch mal mit dem, wir haben russische Puppen. Spiel, ja, genau. Das sehr toll war für die PlayStation. Du hast vergessen, dass wie es heißt, und ich weiß es auch nicht mehr. Ja, aber ist von Double Fine auch. Ja. Wir verlinken das jetzt hier. Und das, was ich gesehen habe zu Psychonauts, sieht ja ähnlich liebevoll aus, so von der ganzen Geschichte und Ausstaffiertheit. Ja. Also Tim Schäfer kennt man von Day of the Tentacle zum Beispiel, also alte Schule der Computerspiele, und Psychonauts ist auch dementsprechend qualitativ hochwertig. Ja, das ist ein Jump'n'Run, aber mit viel Geschichte außenrum. Und sehr, sehr nett gemacht und erzählt eine gute, also es ist halt einfach toll. Und dementsprechend sollte man sich das angucken, gerade weil es eben beim originalen Release relativ wenig Aufmerksamkeit bekommen hat und so ein bisschen untergegangen ist. Und es hat eigentlich mehr verdient und das gibt's jetzt im Mac App Store und auf Steam für den Mac auch. Und dementsprechend sollte man mal gucken, ob man sich das nicht wieder zulegt. Das kostet, glaube ich, $10 oder 10 Euro. Ja, mal gucken. Mac App Store. Finde ich interessant, werde ich mir wahrscheinlich auch angucken. Habe ich damals von Sönke bekommen, wie ich meine Xbox 360 besorgt habe, ausgeliehenerweise, aber der Xbox-Emulator auf der Xbox 360 war relativ flaky. Ja, ja, alle also Spiele, die ich da spielen auch wollte, waren ziemlich scheiße. Gerade mit Psychonaut extreme Probleme. Ja, und ich wollte Apes... Apes Odyssey. Ja, also der Nachfolger. Manch Dings, ja. Genau, ja, ja. Und der ging auch nicht. Also er ging schon, aber da war zu viel kaputt, um spielen zu wollen und ja, deswegen vielleicht ein ganz guter Anlass. Genau, und alte Software in neuen Tüten, Teil 2. Es kam endlich heute. Wir haben gerade fürs Einpegeln schon die Rückseite vorgelesen. Mhm. Es ist Ico und Shadow of the Colossus auf einer CD für die PS3 oder auf einer DVD, Blu-ray. Auf einer runden Scheibe. Ja, das ist doch alles das Gleiche. Das Medium ist tot. Egal, auf einer runden Scheibe für die PS3. In HD, das heißt, sie haben einfach so die Sachen nochmal genommen und die Texturen ein bisschen aufgehübscht und die Geometrie halt aufgeblasen und jetzt ist es so richtig dick und groß und HD. Und beides Spiele, die man gespielt haben sollte, sowohl Ico als auch Shadow of the Colossus. Ich glaube, ich habe schon so oft gerade über Shadow of Colossus geredet, dass es sich fast erübrigt, das nochmal zu tun. Ja, das ist dieses Spiel, wo man durch die Steppe reitet ewig und dann irgendwann mal an so einem riesigen Riesen hochkrabbelt und den ins Hirn sticht und dann wieder durch die Steppe reitet und das ad infinitum irgendwie 12 oder 16 Mal wieder, 12 sind es, glaube ich, wiederholt. Ico ist der Händchenhalt-Simulator, wo man irgendwie in versucht, aus einem Tempel zu entkommen und gleichzeitig ist es eine Prinzessin oder ist es ein Mädchen? Ich weiß es gar nicht. Vielleicht beides. die nicht zu verlieren und immer mitzunehmen und dann Hand zu führen. Hat auch eine unglaublich tolle Geschichte, die halt sehr implizit erzählt wird, genau wie bei Shadow of the Colossus. Und wer so ein bisschen schwermütigen Stil mag und hat auch so implizit bildgetragene Geschichtsvermittlung quasi, also so Storytelling, der ist da sehr gut aufgehoben und das sind zwei Klassiker, die man gespielt haben sollte. Es wird halt nicht, also es wird nicht geballert und es ist auch nicht viel Blut am Start, also es spritzt so ein bisschen, aber egal, also es ist jetzt nicht so, es ist nicht das Videospiel, das man assoziiert, wenn man so neuerdings über Videospiele denkt, so Gears of War und was nicht alles, ja, aber es ist das ist ein Meilenstein der Videogeschichte, Spielkunst, finde ich. Also ich freue mich da auch sehr drauf, weil ich habe ja die PS2-Varianten, ich glaube sogar von dir geschenkt bekommen oder ausgeliehen. Ja. Und mir hat da der PS2-Match ging halt einfach leider nicht mehr. Also mit der ganzen schönen Stimmung und dem ganzen Ding war mir das zu unscharf, ja, grafiktechnisch. Und wenn sie da nur ein bisschen die richtige Sache gemacht haben, dann ist beides so, war mir vom Spiel her beides sehr, sehr positiv aufgefallen. Also bei Ico einfach so diese Händchen halten Rätselgeschichte, also so einfach zwei Personen, Schiebe, Rumlauf, halb Action-Rätsel hat sehr gut funktioniert und auch bei Colossus habe ich die ersten zwei oder drei Colossus fertig gemacht. Colossi. Wie auch immer. Ja. Und das hat auch Spaß gemacht. Also gerade die Idee, dass du ein Spiel halt nur aus den Endgegner machst, so ungefähr, ja, das hat mir schon auch gut gefallen. Es ist halt auch einfach episch. Ja. Also es ist die Definition von episch. Und gerade so, also das muss man auch auf dem Beamer spielen und so, glaube ich. Also es ist einfach, ich freue mich schon so drauf. Ja, ich habe es jetzt noch nicht ausgepackt, aber jetzt, wenn ich den Podcast geschnitten habe, dann tauche ich, glaube ich, ab und komme erst wieder, wenn ich so ein paar Kolosse erlegt habe. Ja. Ja, aber damit haben wir dann auch die Sendung für heute abgehakt. Marcel war wieder sehr leise so im letzten Drittel. Ich habe mir das jetzt mal angehört und will das natürlich auch mal ausprobieren. Ich hoffe, das ist hier möglich. Das ist hier verortet und hier auch genau möglich. Und dann bin ich vielleicht nächstes Mal gar nicht dabei, weil ich Colossus spiele. Naja, ich werde jetzt am Wochenende erstmal den Gang nach Karlsruhe antreten, den das ich schon mal Canossa angekündigt hatte. Ja. Ja. Schau mal, ob das Arcade-Museum auf hat. Mhm. Naja, aber bis dahin verabschieden wir uns dann auch bis nächste Woche. Da wissen wir dann auch schon mehr, was das iPhone angeht. Ja. Vielleicht hört man sich ja zwischendurch bei anderen Sendungen. Ja. Aber ansonsten sagen wir auf Wiedersehen. Servus. Tschüss. Ciao, ciao. I make a reference to the divine nature of this beat. I make shoutouts and small talk before the rapping begins, for that is what is done in 98% of all hip-hop music. Oh god, is that Swagbird? Oh fuck. Yo, this joint's called, Pony Swag. S.B. hopping on the remix, popping at your weak clicks, off enough with me spit. SoundCloud download, limit your reach, dear. Coming at a bony, better be on over these shit. Day glow swagging, isn't it wild how I'm rainbow dashing? Dressing in style, and a pony can make it in a pessimist smile. Call me man, kid, damn kid, that's a misdial. Pony swag viral, I'm getting hella gassed. Lobby under chilling off and set up with an Aston. Haters, listen up and be ready, this is act one. You wax, son, I'ma turn a red eye to a black swag. Anyone see me take a loss or a toss up? I'ma make a meter when I bring it like a potluck. Levy, whoever trying to hate now will want what? First round got fuck face down plot up. Ponies, ponies, ponies, ponies, ponies, ponies, ponies, swags, ponies, ponies, ponies, swags, ponies, ponies, ponies, swags, ponies, ponies, ponies, swags, ponies, ponies, ponies, swags, ponies, ponies, ponies, swags, ponies, ponies, ponies, swags, swag, swag, swag, swag, swag, swag, swag, swag. I've been stepping so fresh with a flare from Meredy. Scared of me, shouldn't be. Giggle after ghostly. I'm about to toast these letters like Sprite. Dragons spit legit flames and melt the mic right. Let me tell y'all now, I'm a cutie Mercury singer. You can't stop ponies, your guild is your haters. Switch a Twitch sense, get 10, stand back. Work ethic on the track, rivals Apple Jacks. Pegasus pony, I've been so fly. I get hype like Fluttershy. Derby with the hooves, we prove we got moves. Y'all toothless is gummy, in short, you rap funny. Got magic on the blank, how much you wanna wager? Tomorrow's party's beach just like the Ursa Major. Hate all you want, you ugly old you. You're never gonna be 20% cooler. Ponies, ponies, ponies, ponies, ponies, ponies, ponies, ponies, swags, ponies, ponies, ponies, swags, ponies.